Super Dropkick Drama 152, wir melden uns zurück. Hallo Thomas. Bonjour Armbanduhr, was ist denn die Quersumme von 152? 8. Ja, das ist ja nichts. Souverän gemeistert. Du, und das kannst du schon ausrechnen, obwohl du heute erst verspätet aufgestanden bist. Ja, auch wenn man erst um 5 aufsteht, kann man das schon ausrechnen. Ja, natürlich nur. Ich ja heute später, weil Mirko musste noch ausnüchtern, als ich vom ersten Versuch angerufen habe. Da war er noch nicht wieder in der Lage, eine Aufnahme zu gestalten. Was ist denn da passiert, Mirko? Gar nichts. Hast du zu lange Fernsehen geguckt? Was? Hast du zu lange Fernsehen geguckt? Ich habe ja gesehen, dass ich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich ja gesehen, du hast mir um 3:15 noch eine E-Mail geschickt, dass du jetzt Boxen guckst. Wie lange hast du denn noch geguckt? Ich hatte die glorreiche Idee, Boxen live zu gucken. Und ich dachte, okay, da könnte es ja vielleicht vorkommen, dass es da irgendwelche Vorkämpfe gibt. Dachte ich mir, okay, da guckst du... Was? Ja. Ja? Und da dachte ich mir, okay, da guckst du halt 1,5 Stunden Vorkämpfe. Was soll's, ist ja nicht so dramatisch. Letztlich waren es dann nicht 1,5 Stunden Vorkämpfe. Also bis der eigentliche Kampf begann, waren es dann 3 Stunden. Also um 3 Uhr sollte Boxen beginnen. Da dachte ich, stell's ihn weg um 2:30, damit du auch dann flott und wach bist und so weiter. Der eigentliche Kampf fing dann um 5:45 an. Bis 4 Uhr habe ich dann gelesen. Ab 4 Uhr hatte ich dann die Idee, zwischendurch mal eine Runde zu schlafen. Dann habe ich immer so etappenweise mal 1/2 Stunde geschlafen. Und irgendwann ging es dann los. Das war dann schon so mehr oder weniger die Zeit, wo ich sonst auch schon wach bin. Ist auch sehr ermutigend. Einfach mal so um 3 Uhr nachts aufstehen für nichts. Da habe ich dann geguckt. So, jetzt muss man erstmal sagen, also das kenne ich auch übrigens, als ich in den 80er Jahren, als Mike Tyson hochkam, da wurde Boxen noch in der ARD übertragen und da bin ich auch regelmäßig dann aufgestanden zum Boxen und dann ist man häufig dann um 4:30 oder so aufgestanden und der eigentliche Kampf fing aber erst um 6 an. Also das ist eigentlich normal, dass wenn sie den Kampf um 3 ankündigen, dass er dann frühestens um 5, teilweise auch noch deutlich später kommt. Das ist ein bisschen komisch. Man sollte vielleicht noch sagen, für die, die sich nicht so fürs Boxen interessieren, dass das der Kampf Floyd Mayweather gegen Victor Ortiz war. Ja, das war der Kampf, den ich sehen wollte. Mit den HBO 24/7 Doku. Ja, die vier Ausgaben. Episoden aufgebaut worden. Ja, die 4 Ausgaben, die hatte ich mir davor natürlich auch nochmal alle angeguckt. Die waren sehr, sehr gut. Ja, die waren hervorragend. Da kann man nichts anderes zu sagen. Die vierte habe ich nicht gesehen, die kam wohl erst am Freitag. Ja, genau. Aber die ersten 3 habe ich gesehen und dann habe ich heute in der Aufzeichnung den Kampf gesehen. Ja, also ich habe natürlich alle 4 gesehen. Der Kampf. Der Kampf war gut. Ja, jetzt müssen wir mal über den Kampf sprechen. Ja, also erst einmal muss ich noch was anderes fragen. Hast du denn die anderen Kämpfe auch gesehen oder hast du direkt schlau zu dem wichtigen Kampf vorgespult? Ich habe keinen der Vorkämpfe gesehen. Ich habe nur auf einer Webseite gelesen, dass einige sehr, sehr gute Vorkämpfe gewesen sein sollen. Hauptkampf geguckt. Also ich habe das jetzt zwar auch nicht alles so genau beobachtet, weil ich dann auch größtenteils geschlafen habe. Und dann mal gelesen. Aber es ging auf jeden Fall die 3 Kämpfe. Also es gab 2 aus dem MGM Garden da in Las Vegas und eine via Live-Schaltung aus dem Staples Center in Los Angeles. Die gingen auf jeden Fall alle über die 10-12 Runden ziemlich. Irgendein Tyson, irgendwas gegen irgendjemand anderen, den habe ich noch aufgenommen, den werde ich vielleicht irgendwann nochmal gucken. Aber ja, das habe ich mir alles nicht. Nee, ich bin auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell der aus dem Staples Center war. Ja, das waren, glaube ich, irgendwelche Mexikaner oder irgendwie so, die da gekämpft haben. Ja, es gab dann in irgendeinem Kommentar wurde auch gesagt, dass irgend so ein neuer mexikanischer Superstar jetzt zum 4. Mal seinen Titel verteidigt hätte. Ja, das wird sein. Vielleicht war das. Naja, pünktlich zu den Nationalhymnen, die da gesungen wurden, bin ich dann wieder aufgewacht, mich dann direkt dahingesetzt und ich bin immer noch da, ja. Ja, weil es gerade bei mir im Telefon gepiept hat. Ja, kennen wir doch. Ja, am Sonntag schaltet ja die Telekom hier gerne mal die Telefonsatelliten kurz ab und wieder an. Aber nichts passiert. So, du bist bis zum Hauptkampf zu den Nationalhymnen. USA und Victor Ortiz ist Mexiko, nehme ich an, ne? Das ist Mexiko, ja. Das ist Puerto Rico? Nee, das ist Mexiko. Ja. Mexiko. Ja. Und dann ging der Kampf los. Dann erzähl mal, immer, wie du den Kampf gesehen hast. Ja, wahrscheinlich genauso wie du. Ja, anfangs, ich muss sagen, es ist ja, wir müssen jetzt mal drüber reden, wie wir diese Vorsendung da fanden. Ich muss ja sagen, der Floyd Mayweather, der ist mir ja noch bekannt von WrestleMania 24. Einzige Boxer, auch, mit dem ich... Wo er vom Big Show auch damals aus dem Ring geworfen wurde. Ja, genau. Also im Aufbau zu WrestleMania 24, nicht selbst bei WrestleMania. Genau. Naja, als dann der Big Show nochmal auf ihm stand. Der einzige Boxer, der mir bekannt war, deshalb habe ich das ja auch eigentlich nur geguckt. Und dieses 24-7 hat mir doch näher gebracht, dass ich den doch nicht so sympathisch finde, wie ich das mal dachte. Der war der Heel und das hat man ja auch gemerkt. Dieses Publikum hat ihn kräftig ausgebuht und der andere war Babyface und wurde bejubelt. Ja, laut Ortiz Jens, obwohl der Mayweather ja aus Las Vegas da in der Richtung kommt, beziehungsweise da auch sein Trainingscamp hatte und das war für den nicht so das Neue ist. Mayweather, denn der hat sich ja auch von seinem Spitznamen umbenannt, denn der hat ja seinen Spitznamen jetzt Money, also Geld. Der wirkt sehr arrogant und für den spielt eigentlich nur das Geld eine Rolle und alles andere interessiert ihn nicht. Ja, hat viel Geld. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher er das ganze Geld hat. Das wurde mal kurz erwähnt, dass er ja auch hier Familie mit Drogenproblemen und all so ein Zeug hatte. Woher hat er das Geld? Weißt du das? Durchs Boxen. Nur durchs Boxen? Der verdient unglaublich viel Geld durch das Boxen. Also es gibt ja jetzt die Diskussion, wenn es zu einem Kampf zwischen ihm und Manny Pacquiao gewinnt, dann würde er allein durch diesen Kampf, durch diesen einen Kampf, 60 Millionen Dollar kassieren. Jetzt weiß ich nicht, wie so ein Kampf gegen Victor Ortiz, ob das dann 20 Millionen sind, aber er wird dafür einen zweistelligen Millionenbetrag bekommen. Und hat ja jetzt 40 Kämpfe und bei den letzten 10 Kämpfen waren das sicherlich so die Beträge in diesen Regionen. Und dann wird er nämlich dann auch den einen oder anderen Werbevertrag haben. Also da hat er dann das Geld her. Ja, na Amen. Er ist auf jeden Fall der, der viel Geld hat und das gerne zeigt. Es gab so 2-3 Momente in diesen 4 Folgen, da dachte ich, okay, so schlimm ist ja doch nicht, aber insgesamt natürlich klar Heel. Und dann Tito Ortiz auf der anderen Seite, der halt... Ganz kurz, bevor du zu Ortiz kommst. Ich fand eine Szene ganz bezeichnend, wo der Mayweather in der Show per Skype dann für irgendwelche Soldaten... Ja, genau, das ja durch das Haus, die Szene meinte ich auch. Die Szene meinte ich auch. Da muss ich sagen, da dachte ich... ja, das ist tendiert so zwischen, aber da dachte ich, okay, vielleicht ist er doch nicht ganz so schlimm. Auf der anderen Seite, vielleicht ist er... Einmal mit seinem Rechner da durchs Haus zu laufen und da irgendwie seine ganzen Autos vorzuführen und wie schön sein großes Haus ist und wie viele tolle Anzüge er im Schrank hat, da weiß ich nicht. Da kann doch ein Soldat, der da in Afghanistan sitzt und damit rechnen muss, erschossen zu werden, kann doch nur denken, was soll der Blödsinn denn jetzt? Der zeigt ja mir, wie viel Millionen der hat und ich nur dafür, dass er da in so einem Ring steht und boxt und ich muss hier mein Leben riskieren und kann froh sein, wenn ich mal die Miete noch gerade bezahlen kann. Wirkten alle gut unterhalten. Das stimmt, das ist bezeichnend in beide Richtungen. Ja. Und man muss sagen, selbst wenn... Was zu Victor Ortiz sagen? Ja, und man muss sagen, selbst wenn man viel Geld hat, der Internetanschluss, der kann trotzdem gerne mal weg sein, also... Ja, aber er hat vielleicht wieder 17 Leute, die er dann ruft, die das für ihn beheben. Ja, genau. Gab es da dann direkt einen riesen Aufstand, als er da vor seinem Haus stand und das Auto zeigen wollte und auf einmal war das Internet weg. Der riesen Aufstand, erstmal ins Haus gerannt und dann wie so ein Bekloppter, ihr Internet weg. Helft mir mal. Ja. Naja. Der hat keine Bodenhaftung mehr. Nicht mehr eine... Oder als er da diesen ganzen... In seiner eigenen Welt. Als er da diesen ganzen Jahrmarkt da bestellt hatte für seine... ganzen Leute, die da arbeiten. Ja. Wo auch nochmal ganz gut festgestellt wurde, vielleicht als Dank, letztlich aber wohl mehr, weil er einfach dazu Lust hatte. Und wer auch öfter auftaucht in diesen Sendungen ist 50 Cent, weil er angeblich ein Freund von ihm ist und man hat so den Eindruck, dass der 50 Cent sich auch nicht immer so ganz wohl fühlt, wenn er da mit ihm da irgendwie in der Show ist. Ich glaube, dem ist das teilweise auch ein bisschen viel. Das hatte ich ehrlich gesagt bei mehreren Leuten, die da bei mir mal rumstehen, diese größeren, das Gefühl, als er da manchmal so seine Parolen wieder abgelassen hat, da saßen die auch relativ ruhig da und haben irgendwie auf den Boden geblickt. Da dachte ich auch, okay, die denken wohl das gleiche wie wir gerade. Ja. Okay, Tito Ortiz auf der anderen Seite ist halt... Nicht Tito ist der aus der UFC, Big Boss. Genau. Fehlerlinge, der ist mir heute schon so oft untergekommen, den habe ich selbst schon auf Facebook und so gelesen. Das schreiben viele Leute gerne. Ich weiß gar nicht, Tito Ortiz, habe ich den in der UFC schon gesehen? Evans, Ich glaube, ich glaube, in der zweiten, nee, in der dritten UFC-Staffel war er Trainer gegen Ken Shamrock. Also die Kämpfe gegen Ken Shamrock sind auch die, würde ich mal vermuten, die bekanntesten von ihm. ja, ich meine, den habe ich schon mal gesehen. Naja, auf jeden Fall, Ortiz ist halt. Wird er genannt, und er hatte auch schon Auftritte als Guest Referee vor etlichen Jahren bei TNA. So 2003 bis 2006 irgendwann gewesen sein. Oh, das sollte man mal nachgucken. Der Ortiz ist auf jeden Fall der, der Genau. früh in seiner Kindheit halt Eltern verloren hat, beide Teile, und da dann halt alleine mit seinem Bruder saß, sich irgendwie ernähren musste. Und ja, der Bruder, der hat jetzt irgendwie so einen Landwirtschaftsbetrieb, was auch immer. Den hat man das öfter mal da rumfahren sehen. Auf dem Trecker. Ja, genau. Man nennt ihn Und. auch Günther den Treckerfahrer. Ach nee, das ist der andere. Und der Ortiz, ich weiß gar nicht, wie hat der sich hochgearbeitet? Wurde das gesagt? Ja. Ach ja, stimmt, Sind immer so, der kam. die gehen in irgendwelche Sportclubs da in Ja, die genau, Stadt. der kam mit diesem einen Trainer, und dann gab es auch noch dieses eine Video, wo die alte Frau von dem Trainer da noch redete und er dem Trainer ja so viel verdankt und so weiter. Ja, der Trainer Genau. hat ihn wohl mehr oder weniger quasi als eigenen Sohn aufgenommen, hat das Talent entdeckt und hat ihn dann so langsam gefördert, bis er dann halt in die Region kam, wo er wirklich gegen die Hochklassigen auch boxen konnte und damit auch Geld verdient hat, ne? Wen ich ja ehrlich gesagt in all diesen 4 Folgen am besten fand, war immer dieser mexikanische Trainer von dem Ortiz, der da dann vormittags oder halbtags immer noch mit seinem Coca-Cola-Truck um die Gegend fuhr und dann die andere Hälfte des Tags da mit dem Ortiz trainierte und darauf verzichtete, weil der so ein guter Trainer war, andere Boxer auch zu trainieren, sondern irgendwie durch diesen Coca-Cola-Truck-Job da noch zu verdienen. Den fand ich super, der kam mir sehr sympathisch rüber. Ich glaube, das ist ein sehr netter Mensch. Der war super. Wahrscheinlich hast du aber mehr gedacht, der ist sehr nett, der gibt einem immer Coca-Cola. Nein, das dachte ich nicht. Das dachtest du wohl. Nee, definitiv nicht. Ach so. Den fand ich Ja, sehr gut. so, dann erzähl mal jetzt, hast du die ganze Vorgeschichte erzählt, jetzt erzähl mal, wie war denn der Kampf jetzt? Ja, Zeit muss sein. Ja, erste Runde war Mayweather ganz klar vorne. Da dachte ich schon, ja, das wird ja jetzt kurzer Spaß. Beziehungsweise, nee, kurzer Spaß dachte ich nicht, ja, da dachte ich noch, wäre ja jetzt ein Spaß, mir das jetzt 12 Runden anzugucken und dann darauf zu warten, dass Mayweather sowieso klar nach Punkten gewinnt. In der zweiten Runde war Ortiz dann sehr stark, da hat der dann durch diese Einblendung, ich weiß nicht, wer die ist, sind die Einblendung von der Jury, die da sitzen? Die Punkteeinblendung oder sind die noch von irgendjemand anderem? Von dem Harold Leatherman. Das ist Okay. ein Analyst, der bei HBO arbeitet. Gerade sagen. Der ist nicht bei den Punktrichtern. Die Punktrichter, das ist kein Open Scoring, sondern das ist der Experte vom Fernsehen, der dann seine Punktewertung sagt. Meine ich nämlich auch, dass also von Jury wurde da nichts erwähnt. Naja, auf jeden Fall Ortiz dann nach Punkten vorne in der zweiten Runde. Da dachte ich schon, na, das ist ja schön jetzt. In der dritten Runde gab es dann einige Momente, da dachte ich auch, jetzt ist gleich vorbei. In der dritten Runde war es auch vorbei, oder war es in der vierten? In der vierten war es vorbei. Ach so, ja, okay, dann war die dritte Runde, wo ich dachte, jetzt könnte es gleich vorbei sein. Und in der vierten Runde passierte das, denn Ortiz hat dann Mayweather so ein Headbutt verpasst. Er Also hat danach dann noch versucht, aber das. wirklich eingesprungen. Ja, er hat danach dann noch versucht, das irgendwie zu erklären, von wegen, der Mayweather war auf einmal so nah und er wollte irgendwie zurückspringen und ist dann direkt eine komische Erklärung, aber. Naja. Ja, nee, er hat das wirklich komisch erklärt. Er hat irgendwie gesagt, er war gerade am Kämpfen mit Mayweather und ist immer wieder rangekommen an ihm, und der Mayweather hätte ihn ein paar Mal zurückgeschubst und er wäre dann quasi gegen die Schubsen angegangen und dadurch wäre er dann so nach vorne, weil das sah wirklich so aus, als wenn er mit Anlauf ihm wirklich an den Kopf, mit seinem Kopf an den Kopf gesprungen ist. Also das war nicht mal so ein kleiner Kopfstoß, der versehentlich passieren kann, sondern es war wirklich gesprungen. Ja, das wurde dann natürlich auch direkt unterbrochen, wie sich das ja eigentlich dann auch gehört. Genau. Thies hat sich sofort entschuldigt. Ja, und er hat sich entschuldigt und ja, die beiden kamen dann halt so zusammen. Ortiz meinte nach dem Interview, dass er sich an der Stelle halt entschuldigt hat und so weiter. Der Ref guckte gerade auch irgendwie sonst wo in die Gegend. Der war sowieso etwas alt, ich weiß nicht, so Der ganz. Ringrichter hat erstmal einen Punkt bei Victor Ortiz abgezogen. Ja, ist richtig. Und der guckte dann irgendwie in die Gegend. Ich weiß auch nicht. Der Ref, der war so ein bisschen komisch. Schon ein bisschen Ja, das älter. ist so. Also der Ringrichter war schon komisch, stimme ich dir zu, aber es war in dem Moment war es so, er hat erstmal, muss er ja die Zeit stoppen, damit die Ringzeit nicht weiterläuft, weil ja nur ein Foul war. Dann hat er den Punktrichtern signalisiert, dass ein Punkt Abzug bei Ortiz gilt, sodass, wenn er beispielsweise die Runde 10-9 gewinnt, die Runde dann als 9-9 gewertet wird. Das ist richtig, aber währenddessen lässt man die Boxer ja nicht schon wieder zusammen. Die lässt man auch auseinander. Man lässt sie zusammen und guckt dann auch demonstrativ zur Seite irgendwie weg. Genau, dann kamen die Boxer langsam zusammen und dann guckte der Ringrichter ich hatte den Eindruck, in die Richtung von dem, der die Zeit nimmt und sagte gerade Time in, also um zu signalisieren, jetzt die Uhr wieder anlaufen zu lassen. Und dann kam aber schon das und der guckte immer noch weg, der Ringrichter. Ich weiß nicht, was er da die ganze Zeit mit dem Zeitkeeper da, warum er da die Tja, ganze Zeit hingeguckt hat. Ortiz hat sich auf jeden Fall gerade entschuldigt, die gingen auseinander und dann bekam Ortiz ganz ungeplant auf jeden Fall direkt zwei, drei volle Schläge auf den Kopf und fiel um und konnte sich vor dem Ten Count nicht mehr auf die Beine stellen. Ja, das war ein bisschen eigentümlich. Also auf der einen Seite heißt es, man muss sich jederzeit verteidigen und Ja, wurde ja gesagt nach den Interviews und so weiter danach, dass es letztlich ja durchaus legal war. ja, es gibt so eine Diskussion, weil man hat nicht so richtig gehört, hat der Ringrichter gesagt Box oder gilt das Time in? Also normalerweise ist das so, wenn ein Foul war und der Ringrichter die Leute trennt, dann hält er die auseinander und dann sagt er, damit er den signalisiert, jetzt dürft ihr wieder gegeneinander kämpfen, dann sagt er immer Box oder so. Und das habe ich nicht gehört. Aber dadurch, dass das Time in war und die Zeit wieder lief, galt natürlich offiziell, dass der Kampf wieder läuft. Also nach den Regeln war das wohl legal, aber es ist natürlich kein fairer Stil. Nee, was ich am Ende ganz Thies passend wollte war. sich nochmal entschuldigen, er hatte beide Hände unten. Er war noch nicht in Verteidigungsposition und der Mayweather hat ihm erst einen Haken an den Kopf geschlagen, als die Hände noch unten waren, und Ja, dann ganz ordentlich. hat ihm nochmal voll mit der rechten eine Gerade an den Kinn geschlagen und dann war er halt K.O., ne? Nee, was ich ganz passend fand, danach noch den Kommentar von irgendeinem der Kommentatoren. Von wegen Mayweather, der sagt ja von sich selber auch, er ist beste Boxer der Welt, das ist die ganzen Statistiken, die beweisen das ja auch durchaus. Und da wurde auch gesagt, wenn man Beste ist, dann sollte das auch eigentlich nicht nötig sein, so zu besiegen. Getan, ist aber natürlich in der Presse. Und dann gab es ja noch die große Kontroverse nach dem Kampf, das Interview mit Das Larry Bird. Ich fand das, Interview, das war für mich der eine Moment, das war für mich Highlight des Abends, das fand ich super. das war für mich auch Highlight des Abends. Das war genial, das habe ich mir direkt mehrmals angeguckt. Video ist übrigens auch bei Figure 4 Weekly auf der Startseite verlinkt. Ja, Also ich habe mir den das auch. YouTube-Auszug sind ungefähr 40 Sekunden. Ja, ich habe mir das auch bei YouTube noch ein paar Mal angeguckt. Möchtest du das erklären, übernehmen? Ja, der Larry Merchant, das ist der auch ein Fußball, ein Boxexperte bei HBO, der das auch schon seit Jahren macht und der immer nach den Kämpfen in den Ring geht und die Kämpfer interviewt. Ja, der zugegebenerweise etwas langsam immer redet. Ich hatte da am Anfang des Abends, dachte ich schon, das wird ja spaßig, wenn der das einmoderiert, aber gab ja auch noch ganz andere gute Kommentatoren. Man darf nicht vergessen, der ist schon ziemlich alt. Ich glaube, der Ja, ist über 70. der dürfte über 70 sein, ne? Ich glaube, ja. Wie alt genau, weiß ich nicht, aber über 70, denke ich. Also bei seinem Und der Vergleich, macht. den er gezogen hat, dürfte er über 70 sein. Ja, und der macht das halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und dann hat er als erstes Floyd Mayweather interviewt. Und dann hat er ihn erstmal gefragt, wie er das gesehen hat mit dieser kontroversen Szene und ob das denn eigentlich alles so richtig war, wie er das gemacht hat. Und dann hat er Floyd Mayweather erst noch ganz locker erklärt und gesagt, ja, der Kampf heißt ja, man muss sich jederzeit verteidigen und das war alles regelkonform und so weiter und so fort. Und dann hat der Larry Merchant auch nochmal die Szene eingespielt und ihn nochmal kommentieren lassen. Und dann wollte er nochmal nachhaken und dann fing Floyd Mayweather schon an. Ich bedanke mich bei allen, die Pay-Per-View gekauft haben und zugeguckt. Und dann sagte der Larry Merchant, ja, du bist jetzt ja hier nicht als Promoter, sondern als Kämpfer. Jetzt wollen wir doch nochmal an die Szene gucken. Und dann fing der Floyd Mayweather an, ihn zu beschimpfen und hat ihm gesagt, du hast mich ja noch nie fair behandelt und du hast sowieso keine Ahnung vom Boxen und HBO sollte dich rausschmeißen und mir jemanden geben, der ein vernünftiges Interview führt. Und dann hat er das immer noch ein paar Mal wiederholt, gesagt, du hast keine Ahnung vom Boxen. Und dann sagte der Larry Merchant ganz locker, wenn ich 50 Jahre jünger wäre, dann würde ich dich jetzt ordentlich verprügeln. Und ist dann zu dem anderen gegangen und hat mit ihm sein Interview gemacht. Er hat sich dann lachend abgewandt und ist zu Ortiz gegangen und der hat auch gelacht. Das war super. Das war ich top. Ich habe auch ein bisschen gedacht, weil der Merchant hatte dann den, als er das sagte, auch den Floyd Mayweather so kurz angefasst. Da dachte ich, mal gucken, ob der Mayweather jetzt aus Reflex reagiert und wirklich auf den alten Mann einschlägt. Nee, also dieser große Bodyguard hinten von Floyd Mayweather, der hatte auch so schon so Ansteil gemacht da hinten, also der wirkte auch nicht mehr ganz locker. Ja, aber also ich glaube, der guckte eher drauf, ob er den Floyd Mayweather zurückziehen muss, weil wenn der Mayweather jetzt den Larry Merchant da geschlagen hätte, dann wäre es natürlich für ihn ganz bitter, dann hätte er seine Karriere vergessen können. Dann hätten sie mit Sicherheit die Boxlizenz entzogen und eventuell dann eine Anklage wegen Gewalt halt, also... Ich glaube eher, dass der Bodyguard darauf geguckt hat. Das ist gut möglich. Das war auf jeden Fall super. Also von dem alten Mann so, das zu erwidern, top. Da müssten wir eigentlich mal irgendwie das Audiomaterial für ihn bekommen, damit wir das hier mal irgendwie einbauen können. Ja. Super. Ja, der Kampf selber war soweit okay. War auf jeden Fall, ein nettes Ende. Mehr oder weniger. Wie wenn man, ja, nettes Ende kann man jetzt nicht sagen. War auf jeden Fall etwas, was man im Kopf bellt, nicht so ein alles 12-Runden-Zeugs wie die anderen Kämpfe, worüber ich dann auch sehr froh war, sonst hätte ich da noch bis 7 Uhr gesessen und hätten mir den Spaß angeguckt. Ja, also man muss sagen, bei den ersten Runden technisch war der Floyd Mayweather sehr gut. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Also wenn der Kampf so weitergelaufen wäre, hätte ich jetzt vermutet, dass er über 12 Runden nach Punkten gewonnen hat. Wobei er jetzt, Floyd Mayweather ist ja eigentlich eher bekannt als ein Defensivboxer. Er hat schon ein bisschen aggressiver als in den anderen Kämpfen, die er sonst so hat, gekämpft. Also von daher ist er sicherlich ein sehr, sehr guter Boxer. Und wer jetzt der beste Boxer Pound for Pound ist, wird sich dann hoffentlich rausstellen. Ich hoffe doch, dass der Kampf zwischen ihm und Manny Pacquiao dann doch nochmal stattfindet. Ja, und Mayweather meinte ja auch, wenn Ortiz Rematch haben will, kann er das bekommen. Also mal sehen, vielleicht kommt da ja nochmal was. Das könnte auch noch passieren, aber da ist natürlich nicht so viel Geld zu holen wie gegen Pacquiao. Pacquiao muss ja jetzt im Oktober kämpfen gegen Marquez, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und den Kampf muss er natürlich gewinnen und dann wäre eigentlich nächstes Jahr alles frei für einen Kampf. Da geht es ja auch um das Thema der Drogenproben. Der Floyd Mayweather möchte ja Drogenproben haben vor den Kämpfen, so wie man das in Olympia gewohnt ist. Mhm. Also auch mit Blutabnahme. Und der Pacquiao möchte die Blutabnahme nicht. Ich weiß nicht, warum er das hat. Irgendwelche gesundheitlichen Geschichten hat er da als Argument angegeben. Und daran ist der erste Versuch, den Kampf zustande zu bringen, gescheitert. Ich hoffe mal, dass die das hinkriegen, wenn sie merken, dass sie jeder 60 Millionen Dollar dafür verdienen können. Ja, also Geld kann man da wohl genug mitmachen. Apropos, ist der Mayweather eigentlich noch Millionär oder geht der schon in die Richtung Milliardär? Ich weiß es nicht. Das gerade schon haben. Ich muss ich gucken, so einen ganzen Jahrmarkt mal eben so, weil man Spaß dran hat, eben hier so privat hinstellen, das ist natürlich... Ja, wobei der lebt auch recht großspurig. Also ich meinte auch mal, es gab mal eine Zeit, wo es sogar hieß, er könnte Schulden bekommen, weil er wohl auch teilweise seine Steuern nicht richtig bezahlt hat. Also von daher weiß ich es nicht. Ist dann sich auch egal, er hat auf jeden Fall mehr Geld, als er braucht. Ja, da könnte man mal von ausgehen. So, hast du schon UFC Fight Night gesehen? Ja. Ach, ja, die habe ich nicht gesehen. Also wenn ich gewusst hätte, dass Boxen erst so spät ist, hätte ich hier erst UFC Fight Night geguckt und direkt danach das andere. UFC Fight Night habe ich noch nicht gesehen. Werde ich noch gucken, habe ich aber noch nicht gesehen. Hat mich Okay, dann freue ich mich natürlich direkt übergroß. Kann man auslassen, wenn man keine Lust hat zu gucken, musst du selber wissen. Kann man auslassen, ist nicht so unbedingt eine Pflichtsendung. Ist allerdings ja auch eine kurze Geschichte, ne? Ist ja irgendwie 1,5 Stunden, weil es ja eine Fernsehshow war. Oh, das ist sehr gut. So, dann habe ich noch etwas gesehen, was du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Da kommen wir aber am Ende zu, so als kleines Bonusmaterial. So, was war denn dieses Wochenende noch? Dann gab es noch diese komische Legacy Fighting Championship Zeus, was ich allerdings auch nicht gesehen habe. Nee, kenne ich auch nicht. Habe ich nur gesehen, dass das ist. Ja, morgen Night of Champions natürlich. Das wird natürlich wieder geguckt. Ansonsten haben wir natürlich Raw und SmackDown zu besprechen. Hast du hoffentlich beides gesehen? Ja. Raw habe ich nicht gesehen, Raw nicht. weil ich in dieser Woche so viel von der Arbeit aus zu tun hatte, dass ich da nicht zugekommen bin. Dann musste ich mich gestern, als ich was gucken wollte, entscheiden zwischen Raw und SmackDown. Und dann, da ich von Raw die Ergebnisse kannte, da ich den Podcast gehört hatte, habe ich gesagt, dann gucke ich mir mal SmackDown an. Und ich hatte auch gelesen, dass bei SmackDown Edge Appreciation Night ist. Und dann dachte ich, ach, das kann ganz nett werden, guck dir das mal lieber an statt Raw. Edge Appreciation Night. Naja, okay. Wie man sieht. Das war so die Ankündigung. Und ich hatte ja einen Bericht gelesen, der Gitarrist von den Cowboy Junkies, der ist ja über seinen Sohn auch zum Wrestling-Fan geworden. Und Cowboy Junkies kommen ja aus Kanada. Ja. Eieiei. Kommen ja aus Kanada. Und da das in Kanada war, waren die live da. Und der hat ja einen kurzen Bericht geschrieben. Also keinen Bericht, so wie wir das als Wrestling-Experten schreiben würden, sondern mehr wie das so für einen normalen Fan, der nicht so in der Tiefe ist, sondern der nur einmal die Woche die Sendung guckt, wie das so war in der Halle. Und dem hat das sehr gut gefallen. SmackDown, ne? Ja, SmackDown. So, natürlich fangen wir aber bei Raw an. Übrigens, ich sehe das gerade hier auf dem. Das ist schon ganz witzig, wenn man auf Wrestling Revolution geht, hier ist er direkt hier. Jeff Hardy verurteilt, Matt Hardy verurteilt. Matt Hardy, der ist ja jetzt schon wieder hier eine Runde Auto gefahren. Ja, under the influence. Also der war irgendwie, stand wohl irgendwie unter Drogen oder ja, getrunken hat Also er wohl keinen er Alkohol, ist, sondern irgendwelche. ich habe diese, da gibt es ja noch so Spezial, also er ist beeinträchtigt Auto gefahren. So war das ausgedrückt, fachmännisch. Da kann man jetzt natürlich vieles unter verstehen. Letztlich ist es aber soweit, dass Hardy wieder in Haft ist. Ja, so ist das. Beide Hardys demnächst in Haft. Ich weiß gar nicht, muss Matt Hardy irgendwie in den Knast oder so? Test war und dass er mit zur Polizeistation zum Test genommen worden ist und Da gab es wieder ein nettes Bild. man hat ihm wohl seinen Führerschein auch zurückgegeben, nachdem das vorbei war. Und ich denke immer, der hat ja, als er da festgenommen worden ist, der hat ja vorher irgendwie zwei andere Autos, glaube ich, angefahren oder irgendwie sowas, ne? Konnte ja dann auch diese ganzen Tests nicht und das war ja 2 Uhr nachmittags. Das Ja, war stimmt, nicht irgendjemand, der jetzt es gab diese tolle Geradeauslaufen-Tests und so einen Spaß, ja. genau, oder auf einem Bein stehen und so. Ja. Wenn du schon nicht, wenn du um 2 Uhr nachmittags es nicht schaffst, auf einem Bein zu stehen, das ist schon kein so gutes Zeichen. Aber nichtsdestotrotz haben sie ihm wohl hinterher seinen Führerschein irgendwie wiedergegeben und ich denke immer, die sollten dem jetzt mal dringend seinen Führerschein abnehmen, bevor er dann auch irgendwelche anderen Leute im Straßenverkehr umbringt. Ja, demnächst gibt es auf jeden Fall wieder ein neues, schönes Polizeifoto von ihm. Die sind schon ganz schön. Die könnte man jetzt in so einer Galerie mal langsam zusammenstellen. Hast du die auch immer gesehen? Die sind immer schön. Wenn Gesehen der und ich Hardy da finde immer halb. das ziemlich schrecklich alles. Wenn der Hardy da immer halb so totgesoffen sitzt und da noch irgendwie Beule auf dem. Ja, ich habe letztens noch WrestleMania 17 so ein bisschen geguckt mit dem TLC-Match, wo die beiden Hardys noch in Topform zusammen waren. Also das ist jetzt schon echt traurig, wie man. Wenn man dann sieht, 10 Jahre später und dann sieht man die beiden Hardys auf irgendwelchen Bildern in der totgesoffen in der Polizei stehen, sitzen da. Ja, es ist also. Ja, so kann's gehen. So kann's gehen. Raw. Raw, raw, raw. Eine super Show. Ja, ich habe sie nicht gesehen, obwohl es eine super Show war. Scotia Bank Place, Oh, Ottawa, Ontario, Kanada. Ja, bitte. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Du hast mir ja noch geschickt, dass es demnächst eine Raw-Europa-Tour gibt, aber da hattest du mir nur einen Termin in Frankreich, glaube ich, geschickt. Weißt du da was Neues? Gibt es dann auch irgendwelche Raw-Auftritte in Deutschland? Nee, also soweit sind die mit den Terminen noch nicht. Also es ist so, Warte mal, ich möchte mal kurz was gucken. Wobei, nee, das machen wir nachher. Aber in der Regel ist das so, dass die, glaube ich, von der Frankreich-Tour direkt auch nach Deutschland weiterkommen, ne? Das macht eigentlich Sinn. Ja, ich glaube, häufig ist das so, ja. Ja, und dementsprechend, wenn die mit den Raw-Leuten nach Frankreich kommen, und das ist auch Termin April, wo die gerne dann auf Tour sind, halt immer, denke ich, kann man davon ausgehen, dass die mit Raw dann auch noch nach SmackDown weiterkommen. Nach Deutschland. Also, dass sie mit Raw nach Es Deutschland ist weiterkommen. nicht immer so, ne? Manchmal teilen sie es ja wirklich auf. Da macht Raw irgendwie Frankreich, Italien, England und irgendwie SmackDown macht dann Deutschland, Österreich, Schweiz und so. Also es ist nicht gesagt, aber die Chance ist natürlich da. Das ist korrekt. So, ich möchte gerade mal auf meine Tour-T-Shirts gucken. Da stehen ja hinten immer die Termine drauf. Dann kann man das mal nachgucken. So, was haben wir denn hier? Deutschland, Deutschland, Deutschland, England, Frankreich. Frankreich am Ende der Tour. Das war. Oh ja, hier. Italien, Italien, Italien, Italien, Deutschland, England, Frankreich. Okay, das ist schon mal gut. Nächstes Tour-T-Shirt von der Undertaker Rest in Peace Tour. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir zusammen da waren. Was haben wir denn da? Frankfurt, ja, Deutschland, Deutschland, Belgien, Deutschland, Wales, England, Nordirland. Okay, hier ist Frankreich nicht mit drauf. Könnte sein, dass das andere Roster in Frankreich war. Wobei ich auch nicht weiß, wie oft die in Frankreich sind. Ich glaube, Italien sind sie öfter als in Frankreich. Ich weiß nicht, Italien ist, glaube ich, Ist das jedes denn Mal. populärer? Ich glaube, Frankreich ist jedes Mal dran, wenn Deutschland auch dran ist. Ich glaube, das ist immer parallel. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall die Raw Super Show aus der Scotia Bank, aus dem Scotia Bank Place, so ein bekloppter Name für eine Arena. Ottawa, Ontario, Canada, 12.09.2011. In Ringpromo. Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez standen im Ring. Der Rio hypte sich mal wieder selbst und erinnerte den Kanadier Edge in den Ruhestand geschickt zu haben. CM Punk besiegte er beim SummerSlam und John Cena bekommt bei Night of Champions eine Lektion erteilt. Darauf kommt Bret Hart heraus, um Del Rio einige Ratschläge zu geben. Der Rio beleidigte den Hitman und ja, aufgrund der Klamotten, die er trägt, die sind ja doch nicht mehr ganz so ja, für den Ring geeignet. Und er sah in Bret unter anderem einen der illegalen Kanadier, welche er einstellt, um sein Haus säubern zu lassen. Weiter sagte der Rio, dass er bezüglich Bret Hart ein Exempel statuieren möchte. John Cena macht sich natürlich auch auf dem Weg zum Ring. Dort angekommen, lobt er Hart und nannte ihn ja ein Hall of Famer. Cena versprach, der Rio bei Night of Champions zu besiegen. Der Rio will, dass es sofort zum Aufeinandertreffen kommt. Cena geht auf seinen Wunsch ein, doch der Rio schlägt plötzlich Rodriguez vor sich so hin und schlägt den als Gegner für Cena vor. Währenddessen hat Cena die Idee, der Rio auf Bret Hart treffen zu lassen. Dann betritt John Laurinaitis die Halle. Wird von Cena direkt wieder so ein bisschen verarscht. Und Laurinaitis mit seiner wunderschönen dunklen Stimme buckt das einzig Richtige, wie er sagt, das, was alle Leute wollen: das Tag Team Match John Cena und Bret Hart gegen Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez. Für später. Wie waren da die Reaktionen vom Publikum? Gut. Also natürlich erst als hier Dingens Laurinaitis rauskam, natürlich nicht, aber als dann das Tag Team Match so festgesetzt wurde, waren die Reaktionen positiv. Erste Match des Abends. Prinzip wäre ja nicht gut, ne, fürs Publikum, weil erst wird quasi versprochen, dass Alberto Del Rio gegen Bret Hart in Kanada einen Einzelkampf hat und dann wird daraus ein Tag Team gemacht. Wo ich ja dann als Zuschauer, der jetzt nicht weiß, dass Bret Hart nicht mehr wresteln kann, eigentlich denke, ach schade, jetzt hat er erst einen Titelkampf gehabt und jetzt hat er nur einen Tag Team Kampf. Ja, als Laurinaitis reinkam, stand es aber eher zum Diskurs, glaube ich, dass Cena und der Rio Match vorgezogen wird. Und ich glaube, da waren die Leute vernünftig genug zu sagen, nee, das macht nicht viel Sinn, das jetzt schon zu bringen, das ist Match für Night of Champions, Punkt, Ende aus. Und alle Leute wollten natürlich Ricardo Rodriguez im Ring sehen. Das kommt noch dazu. Tag Team Match. John Morrison und Alex Riley besiegen Jack Swagger und Dolph Ziggler via TKO von Riley gegen Swagger. Zuvor konterte Riley noch Swaggers Ankle-Lock, dabei traf Swagger direkt Ziggler. Ja, Die vier kämpfen dann wohl in einem Four-Way jetzt, ne? genau, Fatal 4-Way bei Night of Champions um den US-Teil. Das könnte ein richtig schönes Match werden. Schade, dass das nicht irgendwie ansatzweise ein bisschen mehr aufgebaut wurde und ein bisschen früher schon, verkündet wurde. Ansonsten ist es ein sehr schönes Match. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall hier auch ein gutes Tag Team Match. Stories wurden fortgesetzt nach dem Match. Vicky Guerrero und Dolph Ziggler liefern sich ein Streitgespräch und Ziggler bezeichnete Jack Swagger als Verlierer. Backstage wollte Josh Matthews The Miz und R-Truth interviewen. Miz nahm Josh das Mikro ab, machte sich gemeinsam mit R-Truth in Richtung Ring. Auf dem Weg dorthin stellten beide einiges klar. Unter anderem möchte R-Truth, dass Triple H am Sonntag verliert, damit dieser nicht mehr als COO tätig ist. Bin gerade am überlegen, ob ich das, was ich jetzt im Kopf habe, ob ich das bei SmackDown gesehen habe, was glaube ich der Fall ist. Nachdem auch noch über ihr Tag-Team-Match bei Night of Champions gesprochen wurde, meinte R-Truth, dass beide bei allen Pay-Per-View-Events im Main-Event stehen sollten. Ja. So, und The Miz hat dann ein Match und besiegt Kofi Kingston via Skull-Crushing Finale. Ja, was soll ich dazu sagen? Wer weiß. Backstage. Theo Dolan hatte eine Nachricht von Triple H erhalten und so teilte er Vicky mit, dass Dolph Ziggler seinen Titel Fatal 4 verteidigen wird. Vicky zeigte sich damit keineswegs einverstanden. Plötzlich war Kelly Kelly zu sehen. Vicky beleidigte Kelly Kelly und hofft, dass bei Phoenix es gelingt, die WWE Diva zu besiegen. Er hat Vicky meinte auch nicht Diva, sondern in die Richtung Püppchen. Long hatte eine Idee und legte die Auseinandersetzung Kelly Kelly gegen Vicky Guerrero für nachher fest. Ist denn Theodore Long jetzt auch General Manager von SmackDown, von Raw, weil das die Super Show ist? Nein, aber er darf die. Ich weiß gar nicht, nee. Kelly Kelly ist aber ja bei SmackDown. Nee, gar nicht wahr. Doch. Nee, die ist ja bei Raw. Naja. Ist auch egal. Ich hab so das Gefühl, Theodore. Ne? Ja, ja, ich weiß wohl, nach einem Monat hat man keine Ahnung mehr, was los ist. Wer wo ist. Nee, ich habe so das Gefühl, Theodore Long, der ist bei Raw immer dann zuständig, wenn ein Tag-Team-Match festgesetzt werden soll oder wenn es um die Diven geht. Vorrangig, wenn es um die Diven geht. Dann ist Theodore Long zuständig. Das ist ja mal ein toller Job, den er sich da an Land gezogen hat. Ja, habe ich so das Gefühl. Ja, könnte passen. Ja. In Ring-Promo, Michael McGillicuddy beleidigte Jerry Lawler, der King teilte ebenfalls aus und stellte dann Sheamus als seinen Tag-Team-Partner vor. Also jetzt Woche um Woche Jerry Lawler mit irgendeinem Star im Tag Team. Otunga und Michael McGillicuddy wurden auch dieses Mal wieder recht schlecht dargestellt. Ich weiß nicht, Sheamus konnte hier via Celtic Cross gegen McGillicuddy den Sieg einfahren. Ich weiß nicht, vielleicht will man dann letztlich mit der Story dann so weit gehen und zu sagen, Jerry Lawler hat jetzt zwar zigtausendmal Otunga McGillicuddy besiegt, aber niemals selber den Pin eingezogen. Der kann ja selber gar nichts und so weiter. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Wo das hinführen soll. Was ich interessant finde, ist, dass der Otunga ja wirklich auf der Howard-Schule da Anwalt studiert hat und abgeschlossen hat und auch einen ziemlich guten Vertrag mit einer sehr großen Anwaltskanzlei hatte und dass diese Karriere tatsächlich fürs Wrestling aufgegeben hat. Also das finde ich ja interessant, dass das nicht Storyline ist, sondern dass das wirklich so ist. Ja. Nicht alle Wrestler sind so blöd. Also dem scheint das Geld nicht so sonderlich zu interessieren, oder seine Frau verdient so viel, dass er... Ja genau, wenn man mit einer Jennifer Hudson verheiratet ist. In so einer Position verdient er nämlich deutlich, deutlich mehr als in der Position, in der er jetzt bei der WWE ist. Ja, und ich denke, wenn man mit einer Jennifer Hudson verheiratet ist, braucht man sich nicht allzu viel Gedanken ums Geld machen. Naja, aber man weiß ja nicht, ob das ewig hält, ne? Und nee, dann kann er ja wieder anfangen. So eine Anwaltskarriere wäre natürlich deutlich sicherer. Ja. Ricardo Rodriguez bereitet sich backstage durch Liegestütze auf das Tag Team Match vor und trinkt dann einen Schluck Milch, was ja angeblich so ein Wundermittel wäre. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja, Milch ist ja ein Wundermittel. Ja. Viertes Match ein weiteres Tag Team Match. John Cena und Bret Hart besiegen Ricardo Rodriguez und der Alberto Del Rio, nachdem Rodriguez im Sharpshooter von dem Bret Hart aufgab und der Rio hat die Arena dann schon halb verlassen, so auf der Rampe. Und also letztlich wurde in dem Match Rodriguez total fertig gemacht. Ja. Er wurde immer vorgeschoben und fertig gemacht. War unterhaltsam, muss man sagen. Also der Rodriguez, der ist ja Gold wert, der Kerl. Der ist ja der Wahnsinn. Der ist super. Ja. Ist super. Kann man nicht oft genug sagen. Cena teilte Rio mit am Ende von Night of Champions, der Champion zu sein. Das haben wir jetzt auch schon oft genug gehört. Ja, das wird wahrscheinlich gar nicht der Main Event werden. Ist ja in der Show jetzt. Ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, von wegen Night of Champions, da muss ja ein Titelmatch in den Main Event kommen, aber die Leute, die sich da wohl Gedanken drum machen, da ist wohl der Favorit das No Disqualification Match. Genau, zwischen Triple H und CM Punk. Wobei das letztlich auch wieder durchaus Sinn machen würde. Also wenn man mal drüber nachdenkt, ist es vielleicht sogar ganz logisch, das Match in den Main Event zu schieben, auch wenn es kein Titelmatch ist. Ja, es ist auf jeden Fall als Main Event in Raw aufgebaut, muss man sagen. Ja. Ein Video zur Erinnerung der Opfer vom 11. September 2001. Das Video beinhaltet Szenen der Live-Smackdown-Ausgabe vom 13. September 2001 und der New Yorker Gedenkfeier. Das soll ziemlich schlecht gewesen sein, im Gegensatz zu dem, was wohl bei dem TNA-Pay-Per-View gelaufen ist, weil bei dem WWE-Video es wohl nur darum ging, dass WWE irgendwie ganz toll reagiert hätte, weil sie so schnell danach den Ereignissen eine Live-Show gemacht hätten, aber um das eigentliche Event ging es gar nicht. Ich habe das Video ehrlich gesagt gar nicht gesehen, ich lese das jetzt und gerade, keine Ahnung, ich habe das wohl irgendwie übersprungen, keine Ahnung, was weiß ich. Hast du dir den TNA-Pay-Per-View angetan? Nee. Nee, ich auch noch nicht. Ich hab den Bericht gehört und der war so negativ, dass ich gesagt habe, nee, also dafür verschwendest du keine Zeit. Nee, ich habe Bericht und so habe ich noch gar nicht gelesen. Ich bin am Überlegen. Ich habe zwei Optionen für heute Abend, was ich gucken könnte. Ich werde da nachher nochmal drüber reden. Wahrscheinlich fällt die andere Option anstatt des TNA-Pay-Per-Views. Also ich gucke bis kurz den X-Faktor und dann schalte ich um auf Günther Jauch. Und davor ist natürlich, das fängt gleich an, halbe Stunde, ist natürlich Wahlberichterstattung, wie es in Berlin gelaufen ist. Oh, ja, das ist... Berlin sind ja heute Landtagswahlen. Ich schätze mal, dass wir das Ergebnis hier noch live in der Sendung berichten werden. Ja, das denke ich, ist auch recht klar. Also der Wolverage da ist, glaube ich, doch recht klar. So. Ja, das Interessante wird eher sein, ob die Grünen mehr als die CDU bekommen und ob die FDP wieder unter die 5%-Hürde und damit aus dem nächsten Landtag rausfällt. Aber das Wovereit-Bürgermeister bleibt, ich glaube, das ist so gut wie klar. Ja. So, ein Non-Title-Match. Kelly besiegt Vicky Guerrero via Roll-Up. Zuvor kam Jack Swagger heraus und konfrontierte Ziggler. Vicky Guerrero wurde abgelenkt, als Ziggler überraschend einen Faustschlag von Swagger außerhalb des Rings einsteckte. Und dann setzte Kelly zu einem glamourösen Roll-Up ein. An und. Muss nicht furchtbar gewesen sein. Ja, richtig. Also, was ich gehört habe, muss das wirklich ziemlich schön gewesen sein. Ja, Kelly einmal rausgebracht und. Man hat die Wiki-Story nochmal weitergebracht. Das wurde ja früher am Abend hier schon mal und naja, gut. Wiki schrie Ziggler und Swagger an. Beth Phoenix versuchte Kelly zu attackieren. Noch die WWE-Diva saß kommen und verteidigte sich erfolgreich via Kick. Danach ging Kelly noch feierlich ihren Titel hoch, wie sie das doch zu 95% der Zeit macht. Ja, dann hat sie ja jetzt auch die letzte Gelegenheit gehabt, weil bei Night of Champions wird sie den Titel verlieren. Das kann sein. Raw Super Show Guest Host der kommenden Woche ist Hugh Jackman. Yeah. Fangen die jetzt wieder mit den Guest Hosts an? Nee, ich glaube, das ist eine Ausnahme. Ist ja ein Ding. Hugh Jackman, das ist ja der Darsteller von Wolverine, ne? Das mag sein. Guck ja nicht so viele Filme. X-Men. Ich glaube, der ist das, oder? Der in X-Men den Wolverine spielt. Kann sein. Backstage, Josh Matthews interviewt Mark Henry. Er erinnerte, was er bereits Big Show, Kane sowie Sheamus antat und ließ seinen ganzen Frust ab. Schließlich wurde ihm 15 Jahre kein Respekt gezollt. 15 Jahre ergab sich nicht die Möglichkeit, Nummer 1 Herausforderer zu werden und in 15 Jahren wurde es ihm auch nicht ermöglicht, World Champion zu werden. Am Sonntag kommt es zu einer Änderung, denn dann wird Randy Orton in die Hall of Pain kommen. Ja. Ja, cool. Also das Match zwischen Randy Orton und Mark Henry ist hervorragend aufgebaut. Das ging auf SmackDown ja auch so weiter. Und ja. Mark Henry ist wirklich so als Monster perfekt dargestellt. Das ist richtig. Das wird jetzt nur, die Herausforderung wird jetzt nur sein, irgendwie ein halbwegs vernünftiges Match. Also da muss man viel mit Brawling und so ein Zeug machen, hinbekommen und das nicht zu lang machen, damit das nicht eine furchtbare Katastrophe wird. Jetzt aus dem, ich glaube, es wird okay. Aus dem technischen Wrestling heraus. Die Story ist super. Aber die technischen Fähigkeiten von Mark Henry sind halt sehr eingeschränkt. Ich glaube, es wird okay. Cody Rhodes kam heraus und seine Begleitung verteilte mehrere Papiertüten an die Fans, welche zum Teil auch so voll aufgesetzt wurden. Cody Rhodes besiegte Randy Orton via Crossroads. Zuvor setzte Rhodes seine Maske unbemerkt vom Referee gegen Orton ein. Während des Matches betrat dann auch noch Mark Henry die Halle und neckte Orton kurzzeitig ab. Ja, da ist ja offensichtlich geplant, dass nach Mark Henry die nächste Fehde für Randy Orton dann gegen Cody Rhodes sein wird. Ja, das Problem ist, das Match, das haben wir in den letzten Wochen jetzt schon so oft in den Weeklys gesehen. Was glaubst du denn? Wird das was zwischen Randy Orton und Cody Rhodes? Na ja, irgendjemand muss man dann ja bringen, ne? Ja, findest du, das ist irgendwie so eine Lückenbüßerlösung oder glaubst du, das könnte was ganz Gutes werden? Es ist für die WWE wahrscheinlich irgendeine Lückenfüllung und so, aber es könnte auch ganz gut werden. Das Problem ist halt nur, man hat das Match jetzt, zum Beispiel die vorige Woche hat man das schon gesehen und zwar ohne, dass da irgendwie ein falsches Ende oder so war, ganz clean gewonnen und so weiter. Das ist, finde ich, da nicht so schlau, das davor zu machen, falls es wirklich kommen sollte. Ja, ich glaube, das kommt. Ja, nach dem Match, Andy schlug mit einem Stuhl auf Randy Orton ein, nahm sich der nach dem World Title und hielt diesen in die Luft. Und dann kam das Haupt-Innenring-Promo. Im Ring standen sich Triple H und CM Punk gegenüber. Punk zollte Triple H für die Entlassung von Nash Respekt. Aber mögen tut der Hunter nicht und das beruht sich wohl auf Gegenseitigkeit. Punk behauptete, dass Hunter und Vince über einen Bodybuilder-Fetisch verfügten. Hunter stellte klar, dass auch keine Bodybuilder-Typen wie zum Beispiel Bret Hart, Shawn Michaels, Mick Foley und so weiter Erfolge erzielen und Punk damit lediglich sein eigenes Versagen entschuldigen möchte. Hunter meinte, dass Punk bei den Fans nicht mehr over sei, doch Punk bat Hunter darum, den Fans zuzuhören und scherzte, nachdem er fragte, wo sein WWE-Eiscreme-Riegel sei. Da frage ich mich auch. Punk teilte Hunter, da könnte man sehr, sehr viel Geld mitmachen. Punk. Ich habe am Wochenende noch geguckt, bei Marktkauf haben sie nicht in der Eisvitrine, hätte ich sofort gekauft. Ich auch. Ja, kannst du mal sehen, was ihnen da an Geld entgeht. Ja, wirklich. Ja. Da schreibe ich mal eine E-Mail an Vince McMahon. Ich habe ja immer noch ein paar Aktien vom WWE. Ich als Aktionär das einfordere. Ja. Punk teilte Hunter mit, nur zu denken, der... Das geht ja so nicht. Nee, wirklich nicht. Ich meine jetzt ganz ernst, da könnte man Saugeld mitmachen. Ja, das geht doch so nicht. Nee. Punk teilte Hunter mit, nur zu denken, der Beste zu sein. Am Sonntag wird der Triple H in den Allerwertesten treten. Danach erfolgt der Pin. Plötzlich konnte das Mikro von Punk nicht mehr benutzt werden. Punk wollte nämlich gerade ansetzen, also er meinte von wegen, jetzt sprechen wir mal hier als Paul Levesque und was weiß ich, wie der Punk heißt, Phil sonst was. Phil Brooks, glaube ich, ne? Ja, genau, Phil Brooks und Paul Levesque sonst was. Schwierige Namen, muss man sagen. Weiß ich gar nicht, der Paul Levesque oder Levesque oder so. Levesque. Ja, ich habe Chaperon hier leider nicht stehen, sonst könnte ich jetzt eben gucken. Hast du nicht gekauft, den Film? Nee, leider nicht, du. Ich glaube, da reden wir jetzt auch schon um Wochen rum, dass wir den Film leider nicht gesehen haben. Ja, das ist ja ein Ding. Dabei soll das ja ein super Film gewesen sein. Ja, ich werde das demnächst mal nachholen. Ich werde mich demnächst mal, ich habe noch einige WWE-Filme, die ich noch nicht gesehen habe, ich werde mich da mal demnächst einstürzen und Woche für Woche werden wir einen dieser schrecklichen Filme hier, werde ich da drüber reden. So, auf jeden Fall, Phil Brooks wollte gerade mit Paul Levesque reden, warum er sich so freut, ihn am Sonntag fertig zu machen. Ja, jetzt läuft der Fernseher, mach das mal leiser. Irgendwie sowas Privates kam und es sollte irgendwie was wieder gesagt werden und dann ging das Mikro auf einmal nicht und Triple H wollte Punk dann noch seins geben, was dann auch auf einmal aus war und Triple H spielte da dann zumindest ganz wütend. Man weiß natürlich nicht, was da jetzt wirklich passiert war und was... Ja, auf jeden Fall hat er dann auch nochmal um ein Mikro gefragt und Punk hat sich das Mikro dann genommen und Triple H ordentlich einen auf den Kopf geschlagen mit dem Mikro und dann den Ring verlassen. Ja, also da musst du mir jetzt mal sagen, wie war denn dein Eindruck von dem Promo bis zu dem Ende? Das Ende haben alle als sehr gut bezeichnet, aber bei dem Teil davor gab es viele kritische Stimmen. Wie hast du das gesehen? Ich fand das ganze Promo, wie ich die ganzen Promos von Triple H und CM Punk über die Wochen fand, wieder mal sehr, sehr gut. Also die Kritik war vor allen Dingen auch so auf Wrestling Observer, dass für Wrestling-Experten, die auch so halt so Wrestling Observer Newsletter und so lesen, war das wahrscheinlich super, weil das hochinteressant war und weil das... Ja, dass das mehr so an diese Leute, die halt sich da mehr für interessieren, gerichtet ist. Der Zuschauer, der halt nur einmal die Woche die Sendung guckt, der wird vieles nicht verstanden haben. Ja, dieses Problem, also ich weiß nicht, warum man das jetzt speziell bei dem Promo nochmal ankreide, das gibt's ja schon seit der ganzen Storyline rund um CM Punk, Triple H, John Cena und so weiter. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das Problem ist halt auch, dass das Publikum teilweise etwas ruhig ist, was schade ist. Hm. Vor allem die Reden, die halten teilweise. Ja, ein Indiz dafür, dass sie das schlicht und einfach nicht verstehen, worum es jetzt gerade geht. Also, ja, ja, das meine ich ja. Deshalb habe ich das ja gesagt, um das von dir zu untermauern. Bilder und so weiter. Und das ist ja immer eine Riesendiskussion unter den Wrestling-Experten. Ja, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte, glaube ich. Auf jeden Fall, die halten in den letzten Wochen Monologe, ellenlange Monologe, die fantastisch sind von der Intensität und vom Publikum bekommt dann leider immer recht wenig. Was schade ist, teilweise. Also teilweise, an sich kam bei dem Promo dann doch am Ende nochmal gute Reaktion. Also von mir ganz klar Daumen nach oben. Ich habe einen Teil gesehen, in dem Ausschnitt, der auf SmackDown lief, und da war das Ende. Das Ende fand ich ziemlich gut. Also mit dem Mikrofon, was dann ausfällt und wo er ihm am Ende dann mit dem Mikrofon ans über den Kopf gibt, das war ein sehr gutes Ende. Ja, ich fand eigentlich das Ganze. Promo selber habe ich nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht bewerten. Ich habe halt nur so die Berichte über das Promo gehört und da gab es halt unterschiedliche Stimmen. So, SmackDown vom 13.09.2011, Ausstrahlung 16.09. aus dem Air Canada's Center in Toronto, Ontario, Canada. Der ehemalige Rated R Superstar wurde angekündigt. Edge erwähnte, dass es sich gut anfühlt, in einem Ring zu stehen und noch besser zu Hause in Toronto zu sein. Edge erwähnte, dass er unter anderem vermisst, lange Matches zu bestreiten, die Competition, seine Freunde, natürlich die Fans. Für die später. Fans. Was? Die Fans. Das hast du gesagt. Ja, die Fans. Das kannst du nicht verstehen. So sagte, glaube ich, Beckenbauer, beziehungsweise Olli Dietrich in der Parodie von Beckenbauer immer. Die Fans. Das ist ja sehr schön, dass du das jetzt nochmal hier erwähnst. Ja. Sind wir jetzt alle aufgeklärt? Das soll hier nicht unerwähnt bleiben, denn ein bisschen Kultur wollen wir ja auch unter das Volk bringen. Inwieweit Fußball jetzt Kultur ist. Unter die Fans. Inwieweit Fußball jetzt Kultur ist, will ich mal bezweifeln. Nee, aber die Parodie darauf von Olli Dittrich, die ist natürlich Kultur. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß schon. Hast du eigentlich, wo wir gerade bei Top-Kultur sind, wir hatten das vorhin schon mal erwähnt, mit dem ja auch, gibt's den jetzt auch als Podcast? Leider nicht. Nee, okay, dann werde ich... Ich habe letzte Sendung auch nicht ganz bis zum Ende geguckt. Ich habe die ersten 15 Minuten geguckt und habe dann aufgegeben. Und ich habe die letzte Viertelstunde nicht und hätte gehofft, dass ich das als Podcast bekomme. Aber bisher scheint es von den Talkshows tatsächlich, wie bisher, Hart aber fair und Anne Will als Podcast zu geben. Und Günther Jauch nicht. Und ich weiß gar nicht, es war noch eine andere neue Talkshow. Aber Günther Jauch habe ich noch nicht gesehen. Es gibt ja die eigene Sendung von Günther Jauch, die eigene Webseite für die Sendung von Günther Jauch. Und da kann man sich wohl auch die Sendung nochmal angucken direkt. Das ist ja auch okay auf der Seite als Stream. Aber es gibt es nicht als Podcast zu abonnieren. Und mich interessiert ja in der Regel tatsächlich die Audiospur. Ich will gar nicht die ganze Zeit das sehen, weil ich weiß ja, wie die Leute, die da sind ja eh immer dieselben Politiker. Ich weiß ja, wie die aussehen. Ja, naja, dann werde ich die Sendung auf jeden Fall nicht weiter verfolgen, solange es da keinen Audio-Stream gibt. Ich werde mir das heute Abend dann im Fernsehen angucken. Nee, das werde ich mir nicht angucken. Das könnte ganz interessant sein, wenn in Berlin, das kommt jetzt gleich drauf an, wie die Wahlergebnisse sind, wenn die FDP rausfliegt. Es geht in der Günther-Jauch-Sendung ja um Euro-Rettung, aber Philipp Rösler als FDP-Chef ist zu Gast und wenn FDP da wieder rausgeflogen ist, dann wird es so langsam, glaube ich, schwierig für ihn mal noch was Positives zu sagen, wie es mit der FDP weitergeht. So, ich mache jetzt auch mal Fernseher an, man muss natürlich auch alles mitverfolgen. Da läuft er auf dem ersten, wa? Erste und zweite. Ich habe mich jetzt... Halleluja. Ja, zweite. Erste ist bei mir nämlich irgendwie verschollen oder so. Die Bonner Runde ist heute im zweiten, deshalb habe ich gesagt, dann mache ich die gesamte Wahlberichterstattung heute im zweiten. Und dann gucke ich von jetzt bis 8 Uhr dann halt durch. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich kann nicht weiterlesen, obwohl das Buch, was ich gerade lese, sehr gut ist, aber. Ja, ich muss auch sagen, ich hab entdeckt, es gibt jetzt eine neue iPad-App der Zeit. Zeit gab es zwar immer schon als PDF-Version auf dem iPad, aber jetzt gibt es sie nochmal in so einer rundum eigens für iPad gestaltete wunderschöne Version. Aha. Und dementsprechend habe ich jetzt den Politikteil durchgelesen von gestern bis heute und dementsprechend habe ich nicht mehr groß Buch gelesen. Ich denke, ich werde morgen Abend das Buch durchlesen. Hast du denn die Zeit dann abonniert oder hast du dir eine Einzelaufgabe? Nee, hör auf, ich abonniere die ja nicht. Nee, Abo ist Quatsch. Zumal man da irgendwie nur 3-Monats-Abo machen kann, das ist auch Quatsch. Nee, ich habe natürlich die Einzelaufgabe. Was bezahlt man auf iPad für eine Einzelausgabe? Also in der alten Version nur mit dem PDF gibt's auch noch. 2,99, da ist 3,94 im Laden. Aber dafür auch wunderschön gestaltet. Und sehr, sehr, sehr, sehr schön zu lesen. Ich habe von der aktuellen Zeit hauptsächlich, ich lese ja immer erst Seite 1 und dann das Feuilleton. Und Feuilleton ist immer das längste, ja, und das viel mehr schaffe ich dann auch nicht in der Woche zu lesen. Und im Feuilleton habe ich wieder zwei Buchkritiken entdeckt, wo ich mir schon mal, das ist dann das Schöne an dem Amazon Kindle, wo ich mir dann gleich schon mal die Leseproben, die gab es zufälligerweise beide auch zum Glück als Kindle-Bücher, und da habe ich mir schon mal die Leseproben geschickt. Die werde ich dann die Leseproben lesen, wenn ich mit dem jetzt durch bin, und dann mal entscheiden, welches ich davon nehme. Aber das ist natürlich dann auch die Gefahr, dass man dann viele Bücher entdeckt, weil man dann eine Kritik drüber liest und dann auch viele Bücher kauft. Das kostet dann natürlich auch ein bisschen Geld. Feuilleton interessiert mich ehrlich gesagt nicht so extrem, also ich fange natürlich vorne an zu lesen, wie sich das gehört. Mich interessiert dann auch wahrhaftig der Politikteil am meisten. Ja, da lese ich Teile von. Aber ja. Ich meistens schaffe ich nicht, weil für mich, wie gesagt, das Feuilleton finde ich interessanter. Ich will mal versuchen, da jetzt ich die... Beispiel, da habe ich zum Beispiel auch das Interview mit dem Schirach, das war ja, obwohl es auch politisch war, ja im Feuilleton-Teil. Und wie gesagt, die Buchkritiken, Musik und auch durchaus politische Geschichten, politische Kommentare stehen ja auch im Feuilleton. Ja, vor allem natürlich aber im Politikteil, deshalb heißt es ja auch Politikteil. Nee, ich will mal versuchen, die erste Ausgabe möglichst ganz zu lesen, jetzt auf dem iPad, weil die ist wirklich wunderschön gemacht. Ja, da hast du gut zu tun. Ja, ich glaube, das schaffe ich aber. Die ist auf jeden Fall wunderschön gemacht, also es macht wirklich Spaß, dann zu lesen. Ja, und es sind natürlich, bei der Zeit sind natürlich wirklich die absoluten Top-Journalisten, das merkt man auch bei den Texten. Ja, das ist richtig, also es gibt Sachen, da sollte sich die Zeitredaktion leider nicht, wohl eher nicht dran wagen, aber so diese Sachen Politik und so weiter, also das ist wirklich top. Da kann man nichts falsch machen. Wie, woran sollen die sich nicht wagen? Ich erinnere mich an schreckliche Wrestling-Reportagen, die es mal gab. Achso, ja, auf der Online-Seite, ja. Ja, da kommt mir direkt das Zittern. Das ist nicht so schlimm, aber... nicht so schlimm, das war schrecklich. Boah. So, schnell weiter, Mann. Ich kriege hier schon Gänsehaut, du. So, machen wir weiter. Gleich machen wir wieder eine Zwischenblende, weil wir die Ergebnisse der Wahl berichten müssen. Ja, jetzt gibt's erstmal die wichtigsten Probleme. So, 4 Stunden noch. Mach weiter. Vielleicht kommst du noch durch mit SmackDown. Ja, wir haben ja Zeit. Also die Wahl, die können wir ja auch noch rückblenden. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe mir übrigens das Buch von dem Andreas Eschbach, das neue, für den Kindle geladen. Das werde ich dann... nach dem, was ich jetzt gerade lese und morgen Abend hoffentlich durchlese, lesen. Lesen, lesen, lesen. Ist das ein neues Buch oder ist das ein älteres, was jetzt erst auf dem Kindle ist? Nee, das ist jetzt brandneu am 16. Das sollte der Freitag gewesen sein, ne? Das war Freitag. Welcher? Ja, das ist letzten Freitag brandneu erschienen. Okay. Brandneu, nicht brandneu aufgelegt oder so brandneu. Ja, ich lese im Moment ein bisschen andere Sachen, aber das ist mal so, mal so. Also im Moment interessiert mich mehr so ein bisschen Gegenwartsliteratur und nicht so sehr die Krimi und diese Ecke. Ja, ich habe auch noch drüber nachgedacht, Wobei der Schirach in gewisser Weise ja natürlich auch einen kriminalistischen Hintergrund hat, weil es da ja um Verbrechen geht, aber es ist ja nicht sozusagen als Krimi geschrieben. Da ist ja ganz klar, worum es geht, auch wenn es dann im Gerichtsverfahren nachher eine Überraschung gibt. Ja. Wobei das Buch von dem Eschbach, glaube ich, auch mehr ein Roman ist als Krimi auf jeden Fall nicht. Sci-Fi, ja, weiß ich nicht unbedingt. Ja. Der Schirach ist übrigens sehr zu empfehlen. Also hat mir sehr gut gefallen, habe ich sehr, sehr schnell durchgelesen. Ja, ich denke, den werde ich dann auch nochmal lesen. Der Fall Colini. Ja, den lese ich auch an 2-3 Tagen, das ist ja nicht viel. So, für später kündigte Edge die Rückkehr von The Cutting Edge an, seine Gäste in die Ordnung Mark Henry. Cody Rhodes unterbrach die Promo, beleidigte Edge und offerierte dem Kanadier eine Papiertüte. Edge gab die Tüte zurück und meinte, Edge meinte zuerst, er toleriert das ja, nee, er toleriert das nicht, er hat sich so verhalten bedankt und so weiter. Und einer von beiden, ich weiß nicht, ob Cody Rhodes meinte dann als Exempel sollte Edge die Tüte mitnehmen und sich die zu Hause irgendwo hinhängen. Ja. Nachdem sich beide verbal attackierten, versuchte Rhodes einige Papiertüten bei den Fans loszuwerden. Ein Fan verpasste Rhodes einen Headbutt nach Abnahme der Maske, beziehungsweise der Papiertüte. Papiertüte, ja. Nach Abnahme der Papiertüte entpuppte sich der Fan als Ted DiBiase. Das war übrigens super, als Cole Rhodes da lang gegangen ist und die ganzen Fans beleidigt hat, von wegen, hier, du brauchst eine Papiertüte, du am besten gleich zwei, ja, du besonders. Dann kam Ted DiBiase. Ich hab jetzt ehrlich gesagt von dem, was du erzählt hast, nur die Hälfte verstanden, weil du am Ende so schnell gesprochen hast, dass ich da nicht mehr mitgekommen bin. Aber ich habe diese Storyline zwischen Ted DiBiase und Cody Rhodes finde ich gut im Aufbau, weil Cody Rhodes auch erst noch im Ring so ganz als Nebensatz gesagt hat und dem Ted DiBiase, dem hat er auch mal gezeigt, wo der Hammer hängt und das hat er aber nicht groß rausgestellt, sondern das war nur so ein Nebensatz. Und dann, als dann beim Verteilen da der Schlag von dem Fan kam und der sich später als Ted DiBiase rausstellte, das fand ich schon ganz gut. Also jetzt versucht offensichtlich WWE mit dem Babyface-Turn von Ted DiBiase ihn doch wieder ins Rennen zu bringen, weil es steht ja doch so ein bisschen in der Gefahr, da dann doch irgendwie in der Midcard zu versinken, wenn jetzt nicht irgendwas passiert. Von daher wird das so, Dave Meltzer meinte im Podcast, dass aus seiner Sicht das vielleicht interessanteste Match bei Night of Champions das zwischen Cody Rhodes und Ted DiBiase wird, weil wenn den beiden es gelingt, ein wirkliches Match zu machen, was da die Show stehlen kann, dann haben die beiden eine Chance, tatsächlich auch mal in höhere Gefilde zu kommen. Also jetzt noch nicht Main Event, aber so in die Richtung, so langsam. Wenn denen das aber nicht gelingt, dann könnte es sein, dass für Ted DiBiase das dann nicht so gut aussieht. Ich würde mal behaupten, das wird schwierig, da die, glaube ich, nicht allzu viel Zeit bekommen. So, nochmal für alle, die nicht so schnell sind wie Thomas, möchte ich das auch nochmal gerne wiederholen. Ich fand das super, wie Cody Rhodes an den Fans vorbeigelaufen ist und dann meinte, hier, du brauchst noch eine Papiertüte, du am besten gleich zwei, hier, du besonders und so weiter und dann Ted DiBiase am Ende stand. Immer, er hat ja immer, hat er das gehört, er hat auch immer, ich glaube, der hört ja auch unsere Sendung, er hat dann auch zu den Fans immer gesagt, aufsetzen, aber flotti, flotti. Ja, das gab es dann noch als Bonusmaterial auf www.com, konnte man das dann nochmal hören. Genau, Cody Rhodes da dann nochmal persönlich bei den Fans vorbeigegangen ist. Ja. So, das war natürlich jetzt auch ein Teil der Kultur, dass man diese Dropkick-Drama kennt. Die Super-Dropkick-Drama. Ja. Rhodes wurde weiter attackiert und bekam auch noch die Dream Street von DiBiase. Oh, jetzt habe ich auf mein iPad gespuckt. Die Dream Street von DiBiase verpasst. Du sollst auch auf dein iPad nicht spucken. Nee, das ist dafür auch viel zu schade. Das Ding bewegt sich durch Touch-Control. Also muss man mit den Händen draufdrücken, nicht irgendwie gegenpusten oder spucken. Ach so, nee, ich puste das immer so runter. Danach schlug DiBiase auch noch auf Rhodes Begleiter ein, also die beiden den einen Papiertütenkerl, um sich so eine Tüte zu nehmen. Das ist hier total falsch rum. Also DiBiase hatte dann eine Papiertüte geklaut und wollte Rhodes sie aufsetzen. Rhodes gelang allerdings noch die Flucht und DiBiase stand da dann triumphierend mit der Papiertüte im Ring. Ja. So ist richtig. Finde ich eine schöne Story an. Ja. Daniel Bryan besiegt Sin Cara, Hunico, via Disqualification, nachdem Bryan in den Seilen hing, am Ringpfosten und mit dem Kopf nach unten und Cara ununterbrochen auf Bryans Gesicht eintrat und nach dem Match tritt Sin Cara dann noch weiter drauf ein und zeigt dann auch noch so ein Baseball-Slide-Dingens. Und dann kommt Mystico in der Rolle des nächsten Sin Cara raus und konfrontiert den anderen Sin Cara und konnte man super unterscheiden, die beide, war fantastisch gemacht. Meinst du das jetzt ironisch oder meinst du es ernst? Das solltest du auch wissen, du hast es doch gesehen. Ja, also man muss sagen, man kann auch, die beiden sehen sich zwar ähnlich, aber man kann schon vom Auftreten den Unterschied halt ganz gut sehen. Ich glaube nur, wenn die jetzt echt dieses Match machen, dann müssen sie sich doch überlegen, dass sie bei dem einen irgendwas am Outfit ändern, damit. Also solange die stehen, kann man. Für die Leute, die da nicht so einen guten Blick haben, dass die wirklich wissen, wer jetzt wer ist. Solange die stehen, kann man die unterscheiden, weil der. Weil der Mystico einfach ein bisschen kleiner ist, auch von Statur und so weiter. Ja. Und Booker T meinte ja noch irgendwas von wegen eine Stelle am Stuhl oder irgendwas, da ist mir auch nicht aufgefallen. Naja, auf jeden Fall, sobald die irgendwie liegen oder Attacken ausführen, wird das schwieriger. Und dann gab es ja noch diese Konfrontation, wo der eine immer bejubelt wurde, der andere ausgebuht. Das hat gezeigt, also ich musste mich anstrengen, um zu sehen, wer wer war. Aber selbst die Kinder haben gemerkt, wer wer war. Das heißt also, man sollte das wohl erkennen können, ansonsten ist man wohl einfach zu blöd. Das hat man schon gemerkt, dass da ein Man Unterschied ist. sollte den Schon Huniko mal, hatte ich ja vielleicht. schon mal gesagt, dass der Mystico einfach sich ja wirklich als Star fühlt, deshalb auch so ein bisschen arrogant ist. Das merkt man ihm aber bei seinem Auftreten halt auch an. Also ich merkte das ja zwar eher an der Größe und nicht irgendwie am Auftreten, aber egal. Man sollte den Huniko vielleicht irgendwie ein bisschen umkleiden in Rot oder so. Ja, ich dachte jetzt eher an eine dunkle Farbe, damit man sagt, der Bösewicht hat schwarz und der Gute hat dann irgendwie eine helle Farbe. Ja, ein dunkles Rot, das Weiß ist nicht, ich ja. möchte jetzt nicht vielleicht das ganze Outfit, aber dass man vielleicht, was weiß ich, nur diese Goldstreifen oder so ändert. Ja, ein dunkles Rot Ansonsten finde ich passt. schon ganz passend. Zack Ryder teilte Theodore Long mit, die keine Kontaktanweisung ausgesprochen zu haben. Nee, andersrum, ne? Jack Ryder darf keine Kontakte mehr bei Facebook adden oder was? Hat Zack Ryder Facebook? Ja, bestimmt. Oh, da müssen wir erstmal gucken. Also Doch, er ist doch das der. kann ich. Er ist doch der Internet-Champion. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe zwar Zack Ryder, also ich habe Zack Ryder noch. Internet-Champion ohne Facebook-Game. Und der darf jetzt keine Kontakte auf Facebook mehr zulassen, oder wie war das? Das will ich nicht hoffen, dann kann er mich ja Was jetzt gleich nicht mehr sagen wollte. annehmen. Ich habe auf jeden Fall Zack Ryder auf Twitter. Zack Ryder. Lala, Internet ist hier so schnell. Null Ergebnis. Ah, da. Schauspielerin, Regisseurin. Ist das wirklich Zack Ryder? Sport, ja, gehe ich da mal drauf. Ja, das ist er. Das ist ein uraltes Bild. Gefällt mir. Weil er keine neuen, das kam ja gerade in der Sendung, weil er keine neuen Kontakte mehr zulassen darf. Ja, dann darf er das aber schon seit einigen Jahren nicht mehr. So, ich hab jetzt auf Gefällt mir geklickt. 1489 Leuten gefällt das jetzt. Das kann doch nicht richtig sein. Dass er erst 1000 und sonst was Leute geklickt haben. 600. Sehr seltsam. Zack Ryder als Poster im Power Wrestling. Muss das sein? Ja, da muss ich ja erstmal antworten. ja, natürlich. So, nachdem wir dieses wichtige Segment auch abgehandelt haben. Gibt es die Wahldingens um 6? Nähern wir uns ja in 5 Minuten der Prognose. Okay, bis dahin können wir noch ein bisschen was durchhandeln. So, Theodore Long teilte Zack Ryder mit, die keine Kontaktanweisung ausgesprochen zu haben, damit es im Laufe des Abends keine Auseinandersetzung zwischen Randy Orton und Mark Henry kommt. Ja. Oksana betrat den Raum und Long ließ sich auf eine Massage der WWE-Diva ein. Trish Stratus betrat ebenfalls den Raum und hatte vor, sich mit Theodore Long zu unterhalten. Theodore Long war die Situation sichtlich peinlich. Das war ein sehr, sehr schönes Segment. Ich bin jetzt nur halb da. Ich gucke jetzt gerade im Fernsehen. Ja, die Dame hat auch ein iPad. Das kann Ja, ich sehe ich auch gerade. auch machen. Nee, ich hab kein Fotoapparat, das ist jetzt ein bisschen blöde. Sonst würden wir das hier direkt mal nachstellen. Ah, die hat jetzt auf dieses Ding uns da. Ja, das kann man machen. Das gibt's auch in Zeitung. Das machst du auch immer? Nee, das. Ja, das mache ich hin und wieder mal. Das gibt's. In der Welt gibt's das. Guck mal, es gibt auch einen Berlin-Scanner. In Berlin. Ja, Plakatscanner. Ich habe allerdings kein Fotoapparat, sonst würde ich mir den jetzt sofort runterladen. Was total viel Sinn machen würde, weil wir hier sehr viele Berlin-Plakate hängen haben. Aber egal. Was So. macht sie jetzt? Sie fotografiert Die das fotografiert das und dann Berlin-Plakat? kommen wahrscheinlich irgendwelche Informationen. Ach, und dann sieht sie ein Video von der Aquina. Ich glaube, bei dir ist Fernsehen ein bisschen schneller. Habe ich so das Gefühl. Naja. Ist das so? Das ist interessant, weil Also du guckst dann wahrscheinlich über Kabel und so. du hast einige Sekunden, bevor ich das mit dem Video gesehen habe, schon gesagt, ach, da ist ein Video. Aber. Oh, dann werde ich ja die Wahlergebnisse etwas früher haben als du. So, dann werde ich jetzt ganz schnell auf den Internetstream wechseln. Nein, natürlich nicht. Wir haben jetzt noch 3,5 Minuten bis zur ersten Prognose. Ja, da können wir noch ein paar Diven-Sachen durchsprechen. Beth Phoenix Noch besiegt. durchsprechen? Ein paar Diven. Beth Phoenix besiegt. Nicht verständlich, jetzt muss ich doch wieder einen Kopfhörer aufsetzen. So, erzähl mal weiter. Ach so, du hast hier gerade. Ach ja. Ich will gar Ich nicht mehr habe nur auf dem zuhören. einen Ohr Kopfhörer raus und mit dem einen Ohr habe ich Fernsehen gehört und mit dem anderen habe ich dich gehört. Ach so. Beth Phoenix besiegt AJ via Glam Slam. Ey, das Gute ist ja, ich habe ja zwei Ohren. Ich weiß Und nicht, wie das ein bei dir ist. zu lauten Fernseher. So laut ist es jetzt auch nicht. Nach dem Match, Beth versprach einen Sieg gegen Kelly am Sonntag bei Night of Champions. Das macht ja jeder. Trish Stratus gab Edge einige Yoga-Tipps, bis Christian hinzukam und über den SummerSlam sprach. Beide umarmten sich. Christian bat Edge darum, sich mit Theodore Long zu unterhalten, da er noch ein weiteres World-Title-Match bekommen möchte. Das war auch fantastisch. Erst waren sie, schienen sich beide davon einig, von wegen Christian hat das ja auch verdient und so weiter. Und war ja gar nicht so schlimm. Und dann fing Christian direkt wieder mit an. Ja, da kannst du ja mal gucken, ob du da ein gutes Wort für mich einlegen kannst. Das war sehr, sehr gut gemacht. Der Christian. Auftritt von Trish Stratus war sehr, sehr kurz. Ja, die hat nicht viel gesagt. Die war halt einmal Theodore Long da mit Axana und Ich so. schon gedacht, extra für den Auftritt haben sie die da reingeholt. Also das fand ich ja, das waren ja 30 Sekunden oder so. Oder vielleicht eine Minute. Piratenpartei, Wahlparty. Christian erinnerte dafür gesorgt zu haben, dass Edge sich in seinem letzten Match bei WrestleMania den Titel sichern konnte. Doch Edge lehnte den Vorschlag ab und Christian verließ verärgert den Raum. Den Raum? Ja, das war der Gang wohl eher. Und dann kam Zack Ryder so angetänzelt und meint von wegen hier, Orton und Handy, keine körperliche Auseinandersetzung, keine Berührung, kein Kontakt und tänzelte da schon so direkt so weiter von wegen, you know it und so weiter und tänzelte da so weg, das war top. Das war mit ein Highlight der Sendung. Vor dem Dass nächsten. die Piratenpartei da reinkommt. Höchstens eins, na, ich weiß gar nicht. Ist das damit sitzen? Nein. Irgendwelche Sitze Eine gibt's. Minute 30 noch bis zur Prognose. Vor dem nächsten Match beleidigte Können wir Sh jetzt dazu nutzen? Vor dem nächsten Match beleidigte Sheamus noch Christian sowie Wade Barrett. So, dann können wir jetzt einmal umschalten hier auf Wahlberichterstattung. Wozu können wir die Zeit nutzen, Thomas? Bei Christian sind jetzt Verluste zu erwarten. Worum geht es jetzt? Die Piratenpartei wird hauptsächlich gewählt wegen Unzufriedenheit mit anderen Parteien, 80%. Weniger wegen politischer Inhalte. Politische Inhalte nur 11%. Das sind wahrscheinlich auch hauptsächlich Jüngere, die die wählen. Und ich vermute, viele wissen auch gar nicht, dass das mal ursprünglich aus dem ganzen Internet-Thema kam, sondern ich glaube wahrscheinlich wirklich, dass die Piratenpartei, dass die ganze Zeit mit Augenklappe und Totenkopfflagge durch die Gegend rennt. Komischerweise muss ich jetzt gerade an Iglo-Fischstäbchen denken. Ich weiß nicht warum, aber. Siehst du, weil du auch die. Das ist aber laut, der Fernseher bei dir. Nö, das ist jetzt der Computer. Auf, jetzt wird es interessant. Noch 13 Sekunden. Also ich muss dich jetzt mal aus einem Ohr rausnehmen, ne? Ja, ich Kannst du mich guck noch das. hören? Ja, klar. So. So, ein 4, Riesen-Event. 2, 20 Sekunden. 2, 1. So, jetzt geht's los. Bei mir sind noch 15 Sekunden, das kann Ja, nicht sein. SPD 28,5. Nicht sagen, ich bin noch nicht so weit. Das hätte ich nicht erwartet. Hey, bei mir geht's jetzt gleich erst los. Grüne 18,5. Hey, nicht verraten hier. 11,5. FDP 2%. Oh, die sind raus. Heieiei, jetzt mal gucken bei den Piraten. So, jetzt fängt es bei mir auch gerade an. Das ist ja interessant. Also SPD 28,5, dann CDU mit 23, dann Grüne mit 18,5, Linke mit 11,5 und Piraten mit 9. Das heißt, ich schätze mal Rot-Grün, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel SPD jetzt verloren hat. SPD hat 47 Sitze. Mehrheit ist bei 75. Sag mal, warum pinkt das bei mir eigentlich immer so nach? Das ist ja schrecklich hier. Also die Grünen und die SPD hätten 77 und damit 2 Sitze mehr als zur Mehrheit notwendig. Das heißt, ich schätze, es wird Rot-Grün werden. So, das heißt, der Ton wird etwas runtergedreht. Er hat sich verdrückt. Er hat sich gerade verdrückt. Oh Gott, was mache ich jetzt? Hoch. So, ist ja immer nett, dass es bei mir so hinterherhängt. Ja, also SPD und Grünen hätten die Mehrheit zusammen. Ich schätze, in die Richtung wird es auch gehen. So, jetzt schalte ich mal kurz um auf Erste, ob da andere Zahlen sind. Mache ich jetzt auch mal. Da so. Hat SPD 48, Grüne 29, also in Summe auch 77, das wäre dann dasselbe. Bei mir sind gar keine Zahlen. Jetzt sind die Zahlen bei mir auch eingeblendet. Ne, noch nicht. Jetzt. Das sind ja Top-Grafiken. Ja. So, bei SmackDown ging es weiter mit einem weiteren Tag-Team-Match. Beziehungsweise, ich glaube, dem ersten Tag-Team-Match bei SmackDown. Und zwar konnten Justin Gabriel und Sheamus Christian Wadebury via 450-Grad-Splash von Gabriel gegen Barrett besiegen. Nach dem Match, Christian wollte Sheamus attackieren, auch dieser bemerkte es und so ergriff der Kanadier die Flucht. Und Sheamus wird ein weiteres Mal sehr, sehr stark dargestellt. Der geht jetzt fast in die Richtung Main Eventer, die alles gewinnen. So. Dann haben wir ein Match von Great Khali. Heath Slater wurde ein weiteres Mal verjobbt, wie das doch so gerne ist, die vergangenen Wochen. Und ich habe auch so das Gefühl, der wird immer gegen Great Khali oder Jinder Mahal verjobbt. Aber das muss nicht bestätigt sein. Great Khali besiegt Heath Slater durch Disqualification, nachdem Mahal in das Match eingriff und auf Khali einschlug. Was nach dem Match passierte, das fand ich sehr, sehr seltsam. Das passte irgendwie alles nicht so sehr zusammen. Mahal und Slater attackierten dann Khali zusammen. Da wusste ich dann nicht so direkt, wie ich davon halten sollte. Khali jetzt wieder Face oder noch Heal oder so weiter. Der Riese konnte dann mit Schlägen kontern. Zuletzt flüchtete Mahal aus dem Ring und Slater bekam die Khali-Bomb verpasst, die wir noch von früher kennen. Ja, ich schätze aber dann, dass bei Night of Champions Great Khali gegen Heath Slater und Jinder Mahal im Handicap-Match kämpft. Nein, natürlich nicht. Der Night of Champions ist ein Champion-Pay-Per-View und da gibt es so schon genug Kämpfe, deshalb wird es das auf keinen Fall geben. Aber wieso? Triple H und CM Punk sind auch keine Champions. Das ist korrekt, das ist aber schon ein bisschen wichtiger, mal davon abgesehen hat man ja doch einige Titel und wenn man da jetzt noch 5000 Matches drauf hat, das funktioniert einfach nicht. Und das wird es auf jeden Fall nicht geben. Na, mal gucken. The Miz und R-Truth rappten sich in die Halle, das war super, mit dem You Suck. Mit dem You Suck, das war sehr, sehr gut. Ja. Wie schon die letzten Wochen. Danach setzte sich The Miz zu den Kommentatoren und R-Truth konnte im anschließenden Match Evan Bourne nach dem Finisher besiegen. Und was du vergisst ist, dass Kofi Kingston sich auch zu den Kommentatoren gesetzt hat und The Miz so ein bisschen gegen Kofi Kingston gewettert hat. Ja. Und dann gesagt hat, du läufst nicht rum wie ein richtiger Champion. Champion muss ja, so angezogen sein wie ich, mit einem vernünftigen Anzug und nicht mit Jeans und T-Shirt. Ja. So, dann kam The Cutting Edge. Bei The Cutting Edge sprach Edge über WrestleMania 6 und kündigte danach mit Randy Orton und Mark Henry seine Gäste an. Edge wollte von Orton erfahren, ob es ihm gelingt, Mark Henry zu besiegen. The Viper gab an, Henry besiegen zu können. Edge erinnerte an Henrys enttäuschende Karriere. Mark Henry zeigte sich nicht beeindruckt und umwarb seine Fähigkeiten und das ist jetzt alles ein bisschen kurz gefasst. Nee, letztlich hat Edge auch gesagt, er hat 15 Jahre Karriere und er hat irgendwie nicht viel geschafft. Es wäre doch enttäuschend. Und Mark Henry, man dachte, okay, jetzt bricht er gleich aus. Andererseits dachte man, nee, Edge, der nimmt ja keine Bumps mehr, was passiert da jetzt? Und Mark Henry meinte, der einzige Grund, warum er ihn nicht direkt fertig macht, ist, weil er recht hat. Mark Henry, Karriere bisher enttäuschend, aber das wird er jetzt am Sonntag dann wohl beweisen, dass er seine Fähigkeiten hat und diesbezüglich wird er sich als nächstes den World Heavyweight Champion Titel holen. Sehr gutes Promo von Mark Henry. Plötzlich, dann hat Edge so die Stühle zur Seite geräumt, als die beiden sich schon so etwas aggressiver angeguckt haben, hat die Stühle weggeräumt und meinte, okay, ich erinnere euch nochmal, während des Cutting Edge hier keinen Kontakt, aber hiermit ist Cutting Edge offiziell vorbei und es entsteht dann ein Brawl zwischen Henry und dieser Bericht ist dieser Bericht ist voller Fehler. Mehrere SmackDown-Wrestler mischen sich dann ein, also Theo Dolong ist am Anfang des da am Entrance-Set und schickt so das SmackDown-Roster rein, also die Leute, die man noch nie im Leben oder vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen hat, außer Zack Ryder. Ja, also die Geeks, das ist aber auch richtig so. Ja, und die versuchen da dann irgendwas zu machen. Ja, die versuchen halt Orton und Henry auseinanderzubringen und das ist super. also das ist eine hervorragende Szene gewesen zum Schluss. Als McHenry dann die immer, ganzen... Die waren dann immer an entgegengesetzten Seiten des Rings, in den Ecken von den Wrestlern festgehalten und dann sind die da wieder ausgebrochen und aufeinander zugerannt. Das war wirklich ganz hervorragend. Ja, erstmal war ganz toll, wie McHenry da die ganzen Wrestler einmal so weggeschubst hat. Das war eine tolle Szene und am Ende hat McHenry die dann alle erledigt und Randy Orton lag da. Also Randy Orton hat während McHenry die anderen Roster-Stars da erledigt hat, hat Randy Orton immer wieder World Strongest Slam und so einen Big Slam abbekommen. Am Ende dann bestimmt dreimal das Ganze und lag da dann und McHenry hat sich den Titel geben lassen, im Ring lag noch irgendjemand rum und er hat den Titel hochgehalten. Und auch super waren am Ende die Szenen, wo McHenry dann stand und die ganzen Roster-Leute da dann rumlagen und so weiter. Das war sehr, sehr gut gemacht. Ja, fand ich auch. Also der Aufbau dieses Matches ist ganz hervorragend gelungen. Ich habe nur keine hohen Erwartungen in das Match. Es geht. Erwartung kann man das nicht direkt sagen. Also ich hoffe, dass das viel mit Brawling und viel außerhalb des Rings und weil das können sie dann am besten machen und ich würde auch empfehlen, das Match nicht länger als 10 Minuten laufen zu lassen. Nee, das glaube ich auch nicht. 12 Minuten oder so. Ja. Das war das. Kann man da noch zu irgendwas sagen? Ich glaube, ich wollte gerade... Es war insgesamt eine gute Sendung. Es soll wohl noch irgendwelche Edge-Segmente gegeben haben, nur für die Fans in der Halle. Und da soll wohl eins irgendwas dabei gewesen sein, wo viele gesagt haben, das war so gut, das hätten sie im Fernsehen auch ausstrahlen sollen. Ja, die habe ich nicht gesehen, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Nee, aber muss man mal drüber berichten. Ja. So, ja. Dann haben wir... Wir mal so langsam zum Tipp kommen. Ja, ich möchte noch einmal kurz erwähnen, was ich mir noch an dieser Woche angetan habe. Ich habe gesehen, Hulk Hogan braucht wieder Geld, der hat eine neue Sendung. Ach, das Zwergen Wrestling. Hulk Hogan Micro Championship Wrestling, als ich das festgestellt habe, dachte ich natürlich, ja, da musst du gucken. Habe ich mir natürlich direkt aufgenommen. Und ich habe mir das angeguckt und man muss sagen, es ist zumindest gut produziert. Es ist so trashig, dass es schon wieder gut ist. Dass irgendwie diese Promotion von diesem einen Kerl, der versucht irgendwie mit 5 kleinwüchsigen Wrestlern irgendwie eine Promotion auf die Beine zu stellen, was natürlich schon von der Idee total Pillepalle ist. Und ruft dann ihr, und als es da dann irgendwie so Probleme gibt und alle sich in die Haare gehen und sowas, ruft dann Hulk Hogan an, von wegen, dass der mal hier Hilfe bringen soll. Und dann gibt's halt diese Szenen auch, wo die dann in Orlando da in Orlando Studios antreten und da dann diese 3 Investoren stehen. Und man hat wirklich Investoren, also die so richtig, wie man sich die vorstellt, wenn man sich die so ganzen Vorurteilen vorstellt. Also das ist eine Sendung, die ist wahrscheinlich bis zum letzten Ende gestellt, was man auch merkt. Wie lange ist denn da eine Folge? 3/4 Stunde. Okay. Ich muss sagen, es war sehr gut, weil es war... Der Dave Meltzer hat sich die erste 4 Stunden angeguckt und er hat gesagt, das ist so eine Show, die ist nicht mal so schlecht, dass sie dann schon wieder gut und kultig wird, sondern die ist einfach durchweg schlecht. Das ist so irgendwie noch unter TNA-Niveau. Und das ist eine Sendung, wo er sagt, da guckt er sich eine Folge an und dann guckt er das nie wieder. Nee, also die ist so, die war recht gut hergestellt. Ansonsten war das halt schrecklichst gestellt, damit jetzt zum Beispiel der eine, es ist, wenn man nochmal drüber nachdenkt, es ist echt lächerlich. Der eine Wrestler, der wird da dann begleitet mit der Kamera, als sie sich da so ein bisschen Spaß machen abends in diversen Clubs und so. Und der pisst da dann einfach irgendwie vor die Hauswand und was weiß ich und wird dann auch festgenommen von einem Polizisten und der komische Promoter spricht da mit dem Polizisten und ja, dann wird er natürlich einfach wieder freigelassen, weil die da ja gleich die Show in Orlando machen sollen. Dann kommen die auch viel zu spät und so ein Spaß. Man darf nicht drüber nachdenken. Aber ich werde die nächste Folge wieder gucken. Nächste Woche werde ich wieder drüber berichten. Dann habe ich mir eine... Allein drüber berichten, das werde ich mir auf keinen Fall angucken. Ja, da werde ich drüber berichten. Dann habe ich mir eine weitere englische Sendung anguckt, wo die erste Folge gestartet ist in den USA. Ich glaube, da werde ich mal darauf verzichten, das diese Woche zu berichten. Da können wir mal nächste Woche zu kommen. Sag mal nur den Namen. The Secret Circle. Kenne ich nicht. Aber erinnerte, als ich die erste Folge geguckt habe, also ich habe auf Englisch... Du denkst dran, dass du zwischendurch auch nochmal irgendwie Hausaufgaben machen musst? Ja, ich denke da natürlich dran, aber es ist ja Wochenende. Kannst du doch gar nicht alles gucken, wenn du da auch noch nebenbei lesen willst. Das ist so viel zu viel. Ich habe es geschafft, wie gesehen. Ne? Naja, gut, aber dafür hast du dann auch um 5 Uhr nachmittags noch oder um 4:30 nachmittags noch geschlafen. Nee, ich hab natürlich nur noch mal kurz, ne? Ich war recht müde. Ach so, du hast nicht geschlafen, du standst unter Drogeneinfluss, so wie Matt Hardy. Ja gut, das ist dann natürlich nicht so schlimm. Nee, ich hab nur noch kurz, ich hab nur kurz geschlafen, also so ist das ja nicht, Ach ne? so, ja. Halbe Stunde oder so, ne? Nee, die Serie erinnerte mich, also die ist jetzt auch gerade erst gestartet, da gibt es jetzt auch keine zweite Folge. Deshalb kann ich da jetzt auch noch gar nicht weiter gucken. Auf jeden Fall, die erste Folge, die ich auf Englisch geguckt hatte, die erinnerte mich an Supernatural und an Buffy. Ich bin jetzt ganz froh, dass meine Sendungen die ganzen Staffeln ausgelaufen sind. Also die letzte Folge jeweils war. Das war ein bisschen viel alles. Damages ist zu Ende gegangen. Sehr gute vierte Staffel. True Blood ist zu Ende gegangen. Ich würde mal sagen, gute vierte Staffel, aber nicht so gut wie die zweite. Ich glaube, True Blood gucke ich jetzt auch nicht weiter. Das reicht jetzt mit vier Staffeln. Dann war Curb Your Enthusiasms. Das sind ja immer nur Halbstunden-Episoden und da auch nur 10 pro Staffel. Das war jetzt, glaube ich, schon die, ich weiß gar nicht, die achte Staffel. Die war sehr gut, die werde ich immer gucken. Und dann war noch Entourage. Das war ja die achte und letzte Staffel. Die ist mit der achten Folge zu Ende gegangen. Also das waren dann alles relativ kurze Staffeln auch und auch nur Halbstunden-Episoden. Das ging dann alles zeitlich. Aber trotzdem bin ich jetzt froh, dass das alles zu Ende ist. Und ich glaube, das Einzige, was ich gucken werde, das müsste jetzt eigentlich so langsam mal wieder losgehen, ist How I Met Your Mother. Ich dachte mir zu heute Abend, ich gucke mal in diese Serie Haven rein, wo der Edge mal in der einen Folge mitgespielt hat. Da ich heute Abend eh nichts im Fernsehen sehen will, werde ich da, glaube ich, mal reingucken. So. Viele dieser neuen Serien, die sind wirklich so gut gemacht, dass dann nur die Gefahr viel zu groß ist, dass man dann wieder davon gefangen wird und sich wieder Das jede ist Folge ja anguckt und das kostet halt viel zu viel Zeit. das Schöne dran. Ich will lieber wieder ein bisschen mehr lesen, weil ich jetzt doch die letzten Bücher lese, das waren alles ziemlich gute Sachen und da will ich lieber ein bisschen mehr dran machen. Jo. Wollen wir mal zu den Tipps kommen? Weil sonst. Ja, ich bräuchte mal ein Blatt Papier. Das ist hier gar nicht so einfach. Hier liegt zwar allerlei Sachen rum, aber Papier ist hier immer Mangelware. So, ich habe was gefunden. TNA-Tipp-Auswertung machen wir andermal, ne? TNA-Tipp-Auswertung. Ach, wir haben ja sogar getippt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gucke ich mir den Pay-Per-View noch mal an, wenn ich richtig Langeweile habe. Man weiß ja nie. So, Rollen und Stift. Soll ja bei Impact Stift. diese Woche ein Match zwischen Ric Flair und Sting gegeben haben im Main Event, was ziemlich furchtbar war. Ja, das gucke ich mir eh nicht mehr an, also das kannst du vergessen. Hab's auch nicht geguckt, ich hab's nur gehört und das Match soll wohl in der Halle noch schlimmer gewesen sein. Das haben sie wohl auch sehr, sehr stark hinterher noch geschnitten und obwohl es stark geschnitten war, soll es wohl ziemlich furchtbar gewesen sein. Da hatte sich wohl Ric Flair auch irgendwie bei einem Suplex den Arm verletzt und musste dann verletzt weiter wresteln und haben einige gesagt, das war eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Also auf das Match hätten sie lieber verzichten sollen. Er ist jetzt schlichtweg zu alt. Er kann nicht über 60 da noch solche wilden Geschichten machen. Okay. Ich sehe gerade, es sind doch noch nicht so extrem viele Matches angekündigt für Fatal 4. Man könnte. Ach, für Fatal 4. Für Night of Champions, man könnte da vielleicht auch noch was mit reinhauen. Ja. Night of Champions, 18.09.2011, HSBC Arena in Buffalo, New York. Wir können übrigens gleich noch eben ganz kurz was zu Survivor Series sagen. WWE Tag Team Championship. Air Boom, Kofi Kingston und Evan Bourne gegen The Miz und R-Truth. Und ich tippe einfach mal, das ist schwierig, ich tippe auf Air Boom. Ich glaube, Miz und Truth werden die Titel bekommen, aber ich glaube noch nicht jetzt. Ich glaube, für Survivor Series werden sie die haben. Ich könnte mir vorstellen, die gewinnen sie dann bei der Weekly sogar, in irgendeinem Rematch. Gewinnen und ich tippe mal auf Risiko, dass die den jetzt sofort gewinnen. Ja, kann auch gut sein. Vielleicht hast du da jetzt schon so einen entscheidenden Punkt. Who knows? So, das ist fast genauso wichtig. Divas Championship Match Kelly Kelly gegen Beth Phoenix. Deshalb darfst du auch anfangen. Es gibt eine, warte mal kurz, es gibt eine neue Hochrechnung, 18:15 Uhr. Natürlich. STD 28,7. 7. Oh, das war zu schnell jetzt. Aber jetzt Gewinne, Verluste. Das ist mal interessant. SPD 2,1 verloren. CDU 1,9 gewonnen. Grüne 5,3 gewonnen. Linke 1,9 verloren. FDP 5,6 verloren. Dramatisch. Piraten 8,9 gewonnen. Also FDP, das wird interessant, wie der Rösler heute Abend bei Jauch auftritt. Also das ist schon heftig. Ich glaube, die sind jetzt bei 7 Landtagswahlen hintereinander aus dem Landtag rausgeflogen. Da bin ich mal gespannt, was da in der FDP weiter in der Diskussion da jetzt los ist. So, wo waren wir gerade? Was wolltest du? Sollen wir tippen? Du darfst Kelly gegen Beth Phoenix darfst du tippen. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Das ist ja ein einfacher Tipp. Da tippe ich natürlich, dass Beth Phoenix den Titel gewinnt. Das ist so ein Match, das ist ein bisschen schwierig, finde ich sogar. Ich finde es einfach zu tippen. Ich weiß nicht. Die Beth Phoenix und so, die wurden in den letzten Wochen so stark dargestellt. Ich mache nochmal so einen Risikotipp. Ich tippe jetzt hier heute auf alle Faces. Ich tippe auf Kelly. Und dann mache ich hier so ein Hoch 2. Wie das Hulk Hogan auf seinen tollen T-Shirts jetzt immer hat. So. Was hat der denn für eine Hoch 2 auf seinem T-Shirt? Haar Hoch 2. So H2 für Hulk Hogan, oder was? Ja, deshalb mache ich jetzt auch Kelly Hoch 2. Gut, ne? Kelly Hoch 2 wäre ja dann Kelly. Ja, deshalb habe ich hier ja auch nur einmal Kelly hingeschrieben. Ach so. Ich glaube, das war jetzt auch ein Kelly zu viel, was ich gesagt habe. Kelly. Das waren, glaube ich, nicht 4, sondern 5. Da kann man Leute richtig verrückt mitmachen. Aber ich war gerade so im Fluss. Nächste Woche werden wir mal hier mal... Deshalb konnte ich nach dem 4. nicht stoppen. Nächste Mal... So, das ging mir dann auf einmal so flotti von der Lippe. Also ich werde dich jetzt gerade mal so eine Regel einbauen. Jedes Mal, wenn du mich jetzt unterbrichst, musst du 10-mal hintereinander Kelly sagen. Also 20-mal insgesamt? Ja, genau. WWE United States Championship Fatal 4-Way Match. Bei der Arbeit haben sie sich ja beschwert, dass ich die ganze Zeit im Meeting sage, wir müssen jetzt aber mal weiter, flotti. So, du darfst jetzt einmal 20 hintereinander. Die waren kurz davor, mich rauszuschmeißen, ne? Du darfst jetzt 20 hintereinander mal hier Kelly sagen. Ich bin jetzt morgen in einem Meeting mit Telefon, da ist dann einer per Telefon zugeschaltet, wenn er nicht schnell antwortet, werde ich sagen, jetzt aber mal zacki, flotti. Ja, dann liegt er bestimmt auf, du. Ja, das ist egal, dann werde ich aber mal flotti Ärger machen. So, du darfst jetzt auch 20 mal Kelly sagen. Oh, jetzt ist aber jemand von der CDU oder wer ist da jetzt? Okay, wir machen mal weiter. Kelly. Ja, ich habe jetzt nicht so schnell mitzählen können, aber das ist schon okay. Das war schon in Ordnung. Ja. Genau gezählt. Dolph Ziggler gegen Alex Riley, gegen John Morrison, gegen Jack Swagger. Ich muss auch noch anfangen. Ich tippe darauf, dass Jack Swagger den Titel bekommt und dann ist diese Fehde zwischen Ziggler und Swagger fortgeführt. Also ich würde mir wünschen, ich tippe jetzt hier mal nach Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass John Morrison den Titel gewinnt. Ich würde mir wünschen, dass Alex Riley den Titel bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das so vielleicht macht, dass dann irgendwie Dolph Ziggler und Jack Swagger da involviert sind und dass dann Dolph Ziggler dem Jack Swagger die Schuld dafür gibt, dass er den Titel verloren hat und dass dann irgendwie eine Fehde zwischen denen ist. Ich würde mir Alex Riley als Sieger wünschen, aber das ist ja... So, WWE Intercontinental Championship Match. Cody Rhodes trifft auf Ted DiBiase und du darfst anfangen. Ja, das ist schon gesagt. Wahrscheinlich ein wichtiges Match für beide. Wenn das gut wird, das Match, dann könnte ich mir vorstellen, dass es weitergeht mit den beiden. Vielleicht ist das sogar das Bewerbungsmatch für Cody Rhodes. Wenn das Match gut läuft, dass er dann das Programm gegen Randy Orton bekommt. Ich würde mal tippen, da man vermutlich ihn für das Programm gegen Randy Orton aufbauen will. Das erste Match der beiden ist und das Babyface noch nicht im ersten Match gleich gewinnen sollte, tippe ich mal auf Cody Rhodes. Aber irgendwie unfair. Ted DiBiase könnte auch gewinnen, aber wenn Ted DiBiase gewinnt, dann glaube ich mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie dadurch, dass er durch Disqualifikation oder so gewinnt. Jetzt also einmal ganz klar, auf wen tippst du? Ja, auf Cody Rhodes. Okay. Ich tippe auch auf Cody Rhodes. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das unfair wird. Ich glaube, die Papiertüte, die wird irgendwie im Match reingebaut werden. Ja. Meinst du, die Papiertüte vielleicht einen Top-Elbow-Rope zeigt und dadurch Cody Rhodes unterstützt und er dadurch gewinnt? Ich glaube, die Papiertüte wird einen Moonsault zeigen. Vielleicht auch eine Das Hurricane wäre, Runner. du, das ist überhaupt eine super Idee für das Gimmick von Cody Rhodes. Wir brauchen im Prinzip, du kennst doch diese Leute, die in der Stadt immer so in so einem riesen Kostüm Werbung laufen. Ja. So eine quasi laufende Litfaßsäule. Wir müssen so eine Figur, die in eine Tüte, die quasi Cody Rhodes, also eine Ganzkörpertüte, die Cody Rhodes zum Ring begleitet. Jo. Und Da könnten sie dann auch so Stofftiere rausbringen, die dann Kinder. diese Tüte greift dann ins Match ein. Und da könnten die dann auch so, also so Stofftiere rausbringen, so riesen Papiertüten mit Cody Rhodes Gesicht und die würden dann alle kaufen. Ja, so, das von Und der. man könnte auch das Papiertüten-Eis rausbringen. Ja, erstmal das Cold. Apropos Eis, jetzt habe ich gerade Lust auf Eis. Eis gibt es heute nicht mehr. Doch, Eis gibt's heute nicht. Gleich Abendbrotzeit. Das auch. Das sollte es auch noch geben. World Heavyweight Championship Match. Randy Orton trifft auf Mark Henry. So, das ist auch eine schwierige Sache. Ich glaube, ich fange auch sogar an. Ja, war ein Glück. Doch, finde ich sehr schwer. Mark Henry, hat, finde ich, den Titel verdient. Der ist seit 15 Jahren und mehr in der WWE. Der hat den Titel nie gehabt. Der ist seit 15 Jahren treu. Da gab es noch keine großen Skandale und so weiter. Der hat das jetzt wirklich verdient. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich würde das Mark Henry ganz ehrlich total wünschen, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Geht dir das auch so? Also, was tippst du? Geht dir das auch so? Kannst du dir das auch nicht vorstellen? Bevor ich meinen Tipp nicht abgegeben habe, werde ich kein Wort sagen. Das, Bevor du deinen Tipp nicht abgegeben hast, werde ich kein Wort sagen. das ist jetzt schwierig, Weil ich Thomas. Du kenne musst kenn ja ja. das Ergebnis des Kampfes schon und das werde ich dann natürlich tippen. Deshalb werde ich dir das ja vorher nicht verraten, weil Oh, ich das weiß ist nicht, ja. Da muss ich ja jetzt eben ganz schnell hier googeln. Nee, ich tippe leider auf Randy Orton, aber ich hoffe natürlich Mark Henry. Also ich hoffe eh nichts, dass Mark Henry das Kampf gewinnt. gegen Sheamus würde es natürlich mehr Sinn machen, Mark Henry gewinnen zu lassen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Ich hoffe auf Mark Henry. So, WWE Championship Match. Alberto Rio trifft auf John Cena und da darfst du jetzt mal wieder anfangen. Ich tippe, dass John Cena durch Disqualifikation gewinnt und deshalb zwar gewinnt, aber nicht den Titel bekommt. Wir tippen ja auf den Sieg, ne? Ja. Also ich tippe auf einen Sieg von John Cena, aber ich tippe ganz explizit, dass er den Titel nicht bekommt. Ich tippe auch auf John Cena und ich tippe auch, dass er den Titel nicht bekommt. Und ich denke, auch deshalb will man das Match nicht in den Main Event stecken. Das wird wahrscheinlich so ein ganz komisches Ende haben. Wo man dann nachher sagt, oh, das ist ja ein Mist ab da, das ist ja, da geht ja gar nicht. Ja, das könnte sein, dass das deshalb ist. Das haben sie auch, glaube ich, bei den House-Shows so gemacht, dass das immer irgendwie ein Disqualifikationssieg für John Cena war und ich vermute mal, dass sie das so wie bei den House-Shows machen werden. No Das wäre disqualification. ja, das wär ja Blödsinn, wenn sie Alberto Del Rio den Titel wegnehmen würden, weil jetzt kurz ja demnächst die Mexiko-Tournee der WWE ansteht. Das ist ja, deshalb hat ja Alberto Del Rio den Titel überhaupt nur bekommen. Und das wäre ja albern, wenn sie jetzt das dann wieder umdrehen würden. Ja. Also das passiert, da bin ich mir relativ Ja, sicher, dass das so schnell verliert er den Titel nicht. No Disqualification Match. Sollte Hunter verlieren, tritt er als COO zurück. Triple H gegen CM Punk. Und ich mache das jetzt ganz schnell, flotti flotti, und tippe auf Triple H. Denn Ich glaube, diese Story noch ein bisschen fortgesetzt. Ich glaube aber, Triple H, das ist ja No Disqualification, ist, der gewinnt nur irgendwie durch Hilfe von Kevin Nash, Stephanie McMahon, was weiß ich, wer da alles kommt. Shane McMahon, den müsste man mal wieder sehen. Komme ich gerade so drauf, wenn ich an den Street Fight Shane McMahon, Vince McMahon, WrestleMania 17 denke. An den kann ich mich gar nicht so gut erinnern. Ich kann mich immer gut an das King of the Ring gegen Kurt Angle natürlich erinnern. So, Das war ich tippe auf jeden Fall auf der Triple H. McMahon-Kampf. Ich tippe auf Triple H, aber so durch Hilfe, dass man das auch noch fortführen kann. Und dann kommen wir noch zur Survivor Series. So, Thomas, dein Tipp. Ich tippe auch auf Triple H. Ich glaube, das ist alles so von dem mit dem Rücktritt des CEOs-Gimmicks ist alles irgendwie so aufgesetzt, als wenn er wirklich da gewinnen müsste. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Kevin Nash eingreift und dass irgendwie sowas passiert. Das scheint mir am logischsten zu sein. Ja, Kevin Nash Hätte wurde auch. man natürlich, also theoretisch könnte man natürlich auch CM Punk gewinnen lassen. Gut, dann ist halt Triple H nicht mehr COO. Dann kriegt er halt wieder einen anderen Posten oder wird Wrestler. Dann wird vielleicht John Laurinaitis der COO. Da könnte man ja auch ein paar schöne Storylines machen. Also ich will es nicht ausschließen, CM Punk. Als ich diese Stipulation das erste Mal gehört habe, dachte ich, ah ja, dann ist ja klar, dass Triple H gewinnt. Ich denke, es gibt schon Optionen, auch CM Punk gewinnen zu lassen. Deshalb finde ich trotzdem das Match, obwohl ich stark zu Triple H tendiere, interessant. Ja, ich bin sowieso gespannt, was die zeigen in einem No-Disqualification-Match. Das könnte ja richtig schön werden. So, Ja. Ich Kevin bin Nash. wahrscheinlich erst Hey, in der ich will Lage, jetzt erstmal deshalb was sagen hier. noch ganz kurz noch zu Night of Champions. Ja, ich doch auch. Ich Bedarf mal keine. wollte nur eben ganz schnell anmerken zu deiner Theorie. Kevin Nash, der ist auch offiziell gebucht für den Event. Also der wird wohl da sein. Der wird dann wohl auch was machen. Also, das wusste ich nicht. Das wollte ich nur sagen. Dann darfst du jetzt wieder fortsetzen. Ja, also keine Mails oder so mit Ergebnissen schicken, weil da ich nächste Woche Dienstag, Mittwoch dienstlich unterwegs bin, werde ich wahrscheinlich erst am Donnerstag oder Freitag dazu kommen, mir die Veranstaltung dann als Aufzeichnung anzugucken. Du Armer. Nee, also das mache ich ja generell nie. Und dann sollten wir noch eben kurz zu. Du bist ja dienstlich auch nicht unterwegs. Wenn du mal irgendwann anfängst zu arbeiten und dienstlich unterwegs bist, dann wirst du vielleicht das auch erst später gucken können, weil Das ist richtig. Arbeit, von der Arbeit aus fahre ich dann irgendwie morgens um 7 los und dann haben wir da den ganzen Tag Veranstaltungen und dann gibt es noch Abendprogramm und dann bist du um, weiß ich nicht, um 10 oder 11 erst im Hotel. Da hast du dann eh keinen Zugriff auf deine ganzen Rechner, die stehen ja zu Hause. Und von daher, das kommt dann vielleicht nochmal. Ja, ich meinte auch eher, dass ich dir natürlich keine Spoiler schicken werde. Das meinte Achso. ich. Also, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. Ja, das ist gut. Also, weißt du Bescheid, ne? Ich werde nur einen Daumen schicken. Den Daumen, den werde ich dann ja, wenn du die an die Packstation schickst, dann werde ich den abholen, nachdem ich dann von der Dienstreise zurück bin. Ja, ich kann dir sonst den auch hinterher schicken, den Daumen. Ja, dann kommen wir noch zur Survivor Series aus dem Madison Square Garden. Innerhalb von weniger als 90 Minuten ausverkauft. Es ist jetzt offiziell angekündigt. The Rock hat das, glaube ich, auf seinem Facebook-Profil da verlauten lassen, dass er in einem Traditional Survivor Series Elimination Match 5 gegen 5 mit John Cena in einem Team stehen wird. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Poster dazu. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, wenn die gegeneinander, das heißt, The Rock hat ein Team und CM Punk, Cena hat ein Team. Das könnte ich ja nachvollziehen, aber dass beide zusammen in einem Team sind, weiß ich nicht, das passt irgendwie nicht so richtig zu der Storyline. Doch, das finde ich ganz interessant von der Ansetzung. Es gibt jetzt auch schon Gerüchte, wer in den Teams noch so weit sein soll. Oder habe ich noch nichts gehört? Erzähl mal, was sind denn die Gerüchte? Ja, das Problem ist, ich muss jetzt gerade erst mal gucken, wo ich bei Facebook ich das genau gelesen habe, und dann kann ich dir das sagen. Ich habe es Achso, nicht ist also vergessen. nicht so interessant, dass du es dir gemerkt hast. Doch, also ich weiß, im Heel-Team. Naja, ich. Weißt du denn, wer der Kapitän des Heel-Teams ist? Nee, Kapitäns habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, bei so großen Namen ist das natürlich schwierig. Man weiß ja auch nicht, ob es jetzt ein wie hier Team John Cena oder Team The Rock ist oder so weiter. Das ist ein bisschen schwierig alles. Es müsste ja normalerweise, wenn die Storyline so weitergehen, auf der Gegenseite von John Cena Alberto Del Rio sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen bei der Survivor Series, dass man nicht alle Superstars in ein 5-Elimination-Match steckt, weil sonst haben sie für die anderen Matches auf der Karte keine Leute mehr. So, es wird wohl ein 5 gegen 5 Tag Team Match. Es gibt aber noch nicht alle. Also hier sind es nur teilweise. The Rock und John Cena werden in einem Team mit CM Punk und Sheamus sein. Genau, den weiß ich noch nicht. Gegen das Heel Team von Alberto Del Rio, The Miz und R-Truth. Okay, ja, das macht Sinn. Diese Information kommt übrigens vom Wrestling Observer. Ja, hoffentlich, also es macht ja eigentlich nur Sinn, das Match in den Main Event zu schicken mit The Rock. Das finde ich auch sehr schön. Endlich ist Survivor Series wieder mit einem wichtigen Elimination Match. Habe ich ja seit Jahren drauf gewartet. Und ich hoffe, man macht noch ein SmackDown Elimination Match. Ich hoffe, man macht mal ganz schöne andere Sachen noch. Und ich glaube, Survivor Series im Madison Square Garden ist ja eh Hammer Stimmung und dann auch noch mit The Rock. Ich glaube, das wird eine richtig fantastische Veranstaltung. Naja, erstmal sind wir bei Night of Ich hoffe auch, Champions. dass SmackDown auch noch so ein Match bekommt, weil das ist ja damals schon bei der ersten Survivor Series, das war ja immer das Besondere dann halt an der Survivor Ja, Series. eben, das muss unbedingt wieder kommen, diese anderthalbstündigen und so weiter Elimination Matches, die auch wirklich wichtig sind. So. Bei SmackDown würde ich mir dann klar vorstellen, dass dann Randy Orton irgendwo Kapitän ist, wobei dann relativ klar ist, dass er das Match wahrscheinlich auch gewinnen wird. Weil er hatte ja dann schon, ich glaube, 2004 und 2005, da war ja das Gimmick, dass er dann immer, wenn er da in den Matches stand, auch der Einzige Ja, ich glaube, das wurde gegen seine zwischen. Teams dann war. Ich weiß gar nicht, ob das zwischendurch mal durchbrochen wurde, aber das gab es auf jeden Fall mal, ja. Das kann ich mir vorstellen, Und dass dann man das auch natürlich auch immer gut Soul wird. Survivor, also der einzig Überlebenden im Team. Genau, Soul Survivor. Ja, das könnte sehr interessant werden. So, erstmal sind wir aber bei Night of Champions. Thomas, deine Erwartungen und deine Vorfreude auf Night of Champions? Also CM Punk gegen Triple H ist ja ein neues Match, deshalb freue ich mich auf die Veranstaltung. Bei den anderen Matches ist jetzt nichts wirklich dabei, wo ich sage, oh ja, das muss ich unbedingt sehen. Ich merke schon, dass dadurch, dass halt so viel im frei empfangbaren Fernsehen bei Raw und SmackDown so viel an Matches schon gezeigt wird, weiß ich nicht. Die Spannung ist dann nicht mehr so groß. Das sind dann auch häufig nur noch, naja gut, auch wieder ein Match. Bin ein bisschen überrascht und weiß ich nicht, vielleicht auch enttäuscht, dass von der SmackDown-Seite weder irgendwas mit Sin Cara ist, aber dafür ist vielleicht die Storyline noch zu früh. Aber noch schlimmer finde ich eigentlich, oder schade finde ich zumindest, dass Daniel Bryan kein Match hat. Ja, das ist in dem soweit verständlich, als dass es natürlich ein Titel-Pay-Per-View ist und er halt die Money in the Bank-Fehde und Story hat und das halt nicht so direkt in den Titel passt, ne? Ja, er hätte ja gegen den Intercontinental Champion kämpfen können. Wer ist denn das überhaupt? Cody Rhodes, dann hätten wir das mit Teddy DiBiase nicht. Ach so, ja, richtig. Ja, das stimmt. Dann passt das natürlich nicht. Nee. So, also ich freue mich auf Night of Champions, einfach aus dem Grund, dass ich mich immer freue, wenn mal alle Titel umkämpft werden. Das ist immer ganz schön. Ich bin gespannt. So, dann sollten wir jetzt noch ein, zwei Wörter zu Schlag den Raab verlieren. Ja, ich hab geguckt. Allerdings habe ich zwischen 11:30 und 12:30 eine Stunde nicht geguckt, weil da habe ich aufs Erste geschaltet und habe ihn das Nacht geguckt, weil da unter anderem auch Tees Ullmann und Sven Regner zu Gast waren und das war auch eine sehr, sehr, sehr gute Sendung. Wie eigentlich immer. Also Inas Nacht kann man eigentlich immer blind gucken. Das ist eine der unterhaltsamsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Also ich habe es jetzt mit der Wiederholung ganz gesehen. Und ich muss sagen, es ist, Lass es, mich mal kurz ja. überlegen, was ich nicht gesehen habe. Ich habe. Das ist jetzt schwierig zu überlegen, was man nicht gesehen hat, wenn man nicht weiß, was man nicht gesehen hat. Nee, ich überlege gerade, was das Letzte war, was ich noch gesehen habe und was das Erste, was ich dann wieder gesehen habe, war. Als ich wieder geguckt habe, war, glaube ich, irgendwie das 11. oder 13. Spiel oder so. Naja, also ich weiß es nicht. Also das mit dem Wasserfußball habe ich genau. Als ich umgeschaltet habe, wollten die gerade anfangen mit diesem Autospiel, das Autorennen. Wer hat denn das gewonnen? Das hat, glaube ich, Stefan Raab gewonnen, ne? Weil da Ja, gab es im Abspann irgendwie ein Bild zu. das hat natürlich der Raab gewonnen. Das hat er abgewonnen. Was kam nach dem Autorennen? Weißt du es noch? Nein. Das ist für mein Gedächtnis leider eine zu große Hürde, diese ganzen Spiele chronologisch zu ordnen. Auf jeden Fall, man muss sagen, es war 30. Schlag den Raab, es war die längste Schlag den Raab und man ist endlich mal wieder zu alter Größe zurückgekehrt. Also es gab endlich mal wieder so interessante Spiele, Sachen zum Mitfiebern. und so weiter. Ich fand das mit den Booten ganz toll, dass die die Boote gesteuert haben. Ja, das habe ich gesehen. Das war auch ziemlich gut, ja. Und ich fand auch gut, dass Stefan Raab, da hat man wirklich angemerkt, dass er unbedingt gewinnen wollte, dass er sich so beschwert hat über die Schiedsrichterentscheidung. Und bei den Booten war er ja dann auch am Jammern. Mal gut, ist ja viel langsamer, das ist ja alles, das kann er nicht. Und Ja, das Wasserball war auch sehr gut. das war schon sehr gut. Ja, Daumen nach oben. Kandidat war teilweise wirkt er sympathisch, teilweise aber auch ein bisschen nervig. Also beim Billard, als ich dann wieder zugeschaltet habe, das nervte mich ein bisschen, dass er die ganze Zeit fragen wollte, wo soll ich denn am besten hinschießen. Das muss er natürlich selber Ja, machen. Billard war ja das an sich letzte Spiel, wenn es sich danach noch in diese Draw-Verlängerung ging. Also da habe ich nicht sehr, sehr aufgepasst, weil Billard, da ist ein Spiel, da kann ich mich nicht für begeistern. Also das ist dann einfach ein volles Billardspiel, ist dann zu lang. Da hätten sie vielleicht irgendwie eine Variante, weiß ich nicht, mit weniger Kugeln oder irgendwie was machen müssen. Also, naja, ist ja egal. Ja, auf jeden Fall Daumen nach oben. Man kann nur Ich fand hoffen, das dass das Ende jetzt enttäuschend, weil ich fand das mit den kam Flurry-Aufgaben, überraschend. dass er dann seinen Körper da zur Hilfe genommen haben. Das haben sie vorher nicht gesagt, dass er das nicht darf. Ja, Deshalb war eben. das so von den Regeln her okay, aber das weiß ich nicht. Gefühlt fand ich das nicht ganz richtig. Es war überraschend. Ich fand es aber durchaus gut. Ja, 1,5 Millionen gewonnen. Ja, Daumen nach oben. Man kann nur hoffen, dass das jetzt regelmäßig wieder so gut wird. Also ich hatte in der Woche schon, deshalb habe ich ja unter anderem auch Raw nicht gesehen, weil wenn ich dann Fernsehen geguckt habe, habe ich irgendwas, was live lief, geguckt. In der Woche hatte ich mir Schlag den Star gegen den Guido Kanz angeguckt und die Sendung fand ich auch schon sehr gut. Da war ich positiv überrascht, dass hätte ich dem Kanz nicht Ja, ich zugetraut, muss sagen, weil er verloren Schlag den hat Star ist etwas, ja das ganz gucke ich nicht mehr. viel. Schlag den Star gucke ich nicht, das ist mir. Nee. Nee. Guck das ganz gern. Nee, ich nicht. Ich gucke das ganz gerne und der Guido Kanz hat, wie gesagt, auch in der Woche ein ganz gutes Bild abgegeben und jetzt Donnerstag ist ja dann DJ Bobo, das ist ja dann die letzte Ausgabe. Ich finde zum Beispiel, was bei Schlag den Star besser ist, also das Einzige im Prinzip, das ist natürlich klar, Schlag den Raab ist die Hauptsendung. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Einzige, was mir besser gefällt bei Schlag den Star, ist, dass wir vorher schon Kandidaten ausgewählt haben. Weil diese Auswählerei da, dass du erstmal eine Dreiviertelstunde hier da diese albernen Filme anguckst und wo alle sagen, ich mache so gerne Sport, weil man sich dabei richtig auspowern kann. Das ist so furchtbar. Das ist immer Also dasselbe und ich alle muss Leute sagen, gucken dann noch mit. die halbe Stunde aussuchen, die gehört jetzt schon fast dazu. Die finde ich auch ehrlich gesagt ganz angenehm, weil man dann noch mal irgendwie ein bisschen lesen kann oder nebenbei was anderes machen kann. Wenn es eine halbe Stunde wäre, ja gut, aber es ist eine Dreiviertelstunde. Ja, es ist eine halbe Stunde. War mal Oma, die hat genau auf die Uhr geguckt. Das erste Spiel fing um 9 Uhr an. Es ist eine halbe Stunde. Das Problem ist nur, dass danach noch mal eine Werbepause kommt. Aber an sich ist es eine halbe Stunde. Ja gut, ich zähle natürlich die Werbepausen mit, ne? Weil die kann ich ja, wenn Ja, ich ich live meine, gucke, nicht. nein. Also wenn der Kandidat feststeht, ist es in der Regel immer so 45, vielleicht noch 50, 35 Minuten, okay. Danach geht es dann an sich auch los. Das Problem ist nur, dann kommt das erste Spiel aufgedeckt, was es ist, und dann kommt in der Regel schon eine Werbepause. Oder das erste Spiel ist recht kurz und dann kommt eine Werbepause. Also Da könnte man ein bis bisschen. 9 muss man sagen, bis 9, Aber das. früher war das immer so schrecklich, da ging das wirklich immer bis 9. Das Natürlich. haben sie so ein bisschen Ja, weil gestrafft, ich weiß nicht wo da genau werden ja die dran. ganzen Anrufe dann gezählt und einkassiert. Ja, also früher ging es immer bis 9, das weiß ich wohl. Da war es wirklich zu lange. Jetzt ist es nicht mehr ganz so lange. Ich weiß nicht, woran sie es genau dran gestrafft haben. Aber es ist nicht mehr ganz so lange. So, Aber es ja, war auf jeden Fall eine gute Sendung. Daumen nach oben Es war, und es dafür. war vor allen Dingen nicht so. Man hatte ja eine Zeit so ein bisschen die Befürchtung, als Stefan Raab häufig hintereinander verloren hat. Er hat jetzt das Alter erreicht, dass er mit den Kandidaten nicht mehr mithalten kann. Und da hatte man jetzt obwohl er verloren hat, hatte man den Verdacht, das waren zwei, die auf gleicher Augenhöhe gekämpft haben. Ja, durchaus, meistens. Das ist richtig. Ja, das ist sehr gut. So, haben wir noch irgendwas zu bereden? Ich glaube nicht. Jetzt ist auch Zeit fürs Abendbrot und dann werden wir mal Wahlberichterstattung gucken und dann ist ja gleich heute Sendung und dann um halb die Bonner Runde, nee, die Berliner Runde. Bonn gibt es ja nicht mehr. Ja, nächste Woche sind wir wieder da. Die Stadt Bonn gibt es schon noch, glaube ich. Habe ich gehört. Nächste Woche sind wir wieder da, sollte man meinen. mit dem Night of Champions Review und ich, dann habe ich wahrscheinlich auch durchgesehen. Wir sind nächste Woche natürlich nur da, wenn Mirko nicht verschläft. Ach, nee, nee. Und wenn er den Drogentest übersteht. Ja, der steht gleich noch bevor, aber das habe ich schon. Nächste Woche steht an Night of Champions, Raw, SmackDown natürlich wie immer. Dann gibt es die nächste Folge von Hulk Hogan's Micro-Championship Wrestling. Da kann man sich natürlich schon besonders drauf freuen. Dann werde ich auch mal was zu dieser Serie sagen und so weiter und so fort. Und vielleicht haben wir ja noch ein bisschen was anderes. Nächste Woche ist, glaube ich, auch UFC Pay-Per-View. Das ist richtig. Und nächste Woche ist, warte, wir können das einmal nachholen. Rampage Jackson gegen John Jones um den Titel und Matt Hughes gegen Josh Koscheck. Also es ist in 3 Tagen ist das Ultimate Fighter Finale. Team Bisping gegen Team Finale Miller. Nicht, sondern die Pilotstaffel von The Ultimate Fighter. Also nicht das Finale, sondern die erste Episode. Ach, das ist ja cool. Ja, kann ich ja angucken. Das kann ich dann ja auch mal gucken. So, dann ist in 5 Tagen und einigen mehr ist. Gut, der Trailer, den sie. Die haben bei der Fight Night von der UFC einen kurzen Werbeclip gezeigt für die neue The Ultimate Fighter Staffel. Und das wird dich begeistern. Da haben sie eine kurze Szene gezeigt, wo der Michael Bisping ist der Trainer auf der einen Seite und der Trainer auf der anderen Seite ist der Jason Miller, Mayhem Miller. Und der Michael Bisping hat irgendwann, die haben wohl die ganze Zeit wirklich unter den Teams heftige Streitigkeiten. Und irgendwann holt dann der Michael Bisping Esel, lebende Esel, die dann so Tücher umgekleidet haben in der Farbe des gegnerischen Teams. Und er lässt die dann in der Halle, in der Trainingshalle, vor der Kabine des gegnerischen Teams laufen und hat dann noch so eine mexikanische Mariachi-Band, die da zum irgendwie so mexikanische Musik spielt. Super Szene. Werde ich auf jeden Fall gucken. Dann gibt es in 5 Tagen Strikeforce Challengers. Nee, die gucke ich nicht. Und in 6 dann UFC 135 John vs. Rampage und dann 14 Tage später gibt es UFC Live 6. Dann 3 Wochen später gibt es UFC 136 Edgar vs. Maynard und dann kommt 4 Wochen später Bound for Glory. Ja, also es ist jedes Wochenende irgendeine Veranstaltung. Oder noch mehr. Auf einmal. So, das war Super Dropkick Drama 152. Eine Veranstaltung. Das war Super Dropkick Drama 152. Ja, es ist mindestens eine Veranstaltung immer. So, wir sind fertig diese Woche, würde ich mal meinen. Das ging ja flotti. Ja, nicht so ganz. Das macht aber auch nicht so viel. Ja, das liegt aber daran, dass du so spät erst aufgestanden bist. Sonst wäre das flotti gegangen. Ach, hör auf, du. Muss ich mal spät so aufgestanden. Machen. Ach. Man muss bei der Wahl du hast nur einfach viel zu früh angerufen, das ist das. Nee, ich habe zur exakt vereinbarten Uhrzeit angerufen. Wie immer. Man muss das ja mal sagen, Thomas, der ruft immer pünktlich, also top um die Uhrzeit, genau Punkt die Uhr an. Das ist schon der Wahnsinn. Also das ist jetzt kein Scherz, sondern das ist wirklich so. Und ich halte, das ist wirklich so, ja. Ich halte, es gibt 2 Dinge, die ich für sehr wichtig halte, von denen du so gar nichts hältst und hast. Das eine ist Pünktlichkeit, das geht aber bei dir. Meistens klappt das, nicht immer, aber meistens klappt das. Also das war heute das erste Mal, dass ich nicht direkt das Telefon abgenommen habe. Die andere Eigenschaft, die ich für sehr wichtig halte, ist Ordnung. Und davon hältst du gar nicht. Ich halte auch was von Ordnung. Ordnung verstehe ich dann, wenn ich weiß, wo meine Sachen sind. Und ich weiß, wo meine Sachen sind. Das heißt, das ist für mich Ordnung. Das habe ich schon so oft verschiedenen Leuten definiert. Also ich weiß, wo meine Sachen sind. Das heißt, das ist meine Ordnung. Vorgeschobene Entschuldigung, das ist natürlich. So, und damit ist Thomas weg. Mal sehen, ob er nochmal anruft, um seine letzten beiden Worte zu äußern. Das wäre zumindest nicht schlecht für unsere Sendung. Ja, ich weise noch mal gerne darauf hin, Ordnung ist, wenn man weiß, wo seine Sachen sind. Ich weiß, wo meine Sachen sind, zumindest meistens. Es sei denn, es geht um USB-Sticks oder ähnliches. So, jetzt haben wir leider schon alles gesagt. Ich kann nicht mehr viel reden. Vielleicht werden wir nächste Woche mal über December to December sprechen. Den Pay-Per-View steht ja auch noch an. Thomas hat den ja schon mal geguckt. Vielleicht kann ich den ja auch noch mal gucken. So, Thomas ruft wahrhaftig noch mal an. Wir nehmen das entgegen. Hallo, Thomas. Bei mir war das Netz wieder weg. Das ist ja jeden Sonntag so. Ja, das kennen wir doch. So, ich habe noch mal eine Runde geredet und über dich gelästert. Vielleicht hast du auch mit der Telekom irgendwie da gemeinsam manipuliert. Ja, Verschwörung, du. Verschwörung. So, ich habe noch mal eine Runde über dich gelästert. Ich habe noch mal Ordnung definiert. Ich habe noch... Ja, ich muss mich einmal verteidigen. Das war heute, glaube ich, das erste Mal, dass ich nicht pünktlich ans Telefon gegangen bin. Und das Ansonsten. Schlimme war, als man dich dann ans Telefon gerufen hat, da warst du noch nicht ausgenüchtert oder was auch immer du da für Drogen genommen hast. Also du solltest eigentlich erst den Test, den Methadi-Test machen, auf einem Bein stehen und so weiter. Aber du hattest noch, was in den Berichten zum Methadi stand, dieses als Slurred Speech. Da warst du noch von betroffen. Okay. Du hattest eine Slurred Speech. Ja, das kennen wir doch. Ansonsten, es ist, glaube ich, einmal Wurde vorgekommen. von Mirko, wie er in der Polizeistation da seine Tests mit dem Geradelaufen macht, demnächst auf Facebook. Nee, nee, nee, nee. Nee, ich möchte auf jeden Fall nochmal verteidigen. Also es gab einmal, da hast du zu spät angerufen und es gab jetzt einmal, da bin ich zu spät drangegangen, beziehungsweise habe das ein bisschen verschlafen. Was natürlich sehr verständlich ist. Ja, das dazu. Von Ordnung hältst du natürlich nichts, das ist klar. Das ist Doch, etwas. ich halte was von Ordnung. Ordnung ist, wenn ich weiß, wo meine Sachen sind. Das ist, wie gesagt, eigentlich weiß ich, wo meine Sachen sind. Es gibt da so minimal Aussetzer, aber das ist eigentlich recht selten. Minimale, ja, so kann man das auch umdefinieren. Minimale Aussetzung. Nee, Ja, also dann müssen wir ich weiß eigentlich nur nicht, wo meine USB-Sticks sind. Das ist immer so ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich die immer hinlege. Ansonsten weiß ich alles. Ich habe manchmal so das Gefühl, die werden gar nicht mitgeliefert, du. Aber das muss ich auch sagen. Ich hab jetzt in letzter Zeit viel so USB-Sticks hin und her getauscht. Da bin ich eindeutig nicht der Einzige. Ich habe noch nie einen USB-Stick bekommen mit Kappe drauf, außer von dir. Ich sehe übrigens gerade wieder eine Kappe, die kann ich mir jetzt mal hinlegen. Die werde ich zwar sowieso nie da drauf packen, aber dann liegt sie auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Außerdem steht hier jetzt schon mein komisches Müsli oder was das ist. Bevor das hier zu pampig wird mit der Milch, will ich da mal loslegen. Mein komisches Müsli, das klingt ja wieder sehr super. Da freut sich jemand auf sein Essen und das wollen wir doch nicht aufhalten. Super Drop Drama 152. Palim, Palim.